Pistolen, Peitschen und Pferde. Ja, fast. Was habe ich vorhin gesagt? Pistolen und Phantome. Genau, Phantome. Wegen der Phantomzone. Genau. Herzlich willkommen bei Pixel und Plastik. Und man könnte eigentlich fast sagen, herzlich willkommen bei Pistolen und Phantomen. Das wäre so meine Alliteration gewesen, um euch vielleicht einen Tipp zu geben, um was es gibt. Aber eigentlich so ist es ja gar nicht bei uns im Podcast. Man weiß ja immer schon vorher, worum es geht. Die Folge heißt ja Saber Rider and Star Sheriffs. Da geht es heute drum, eine fantastische 80er-Jahre-Zeichentrickserie, die uns in unserer Kindheit definitiv bewegt und fasziniert hat. Und wir lassen dieser fantastischen japanischen Anime-Serie im Space-Western-Stil heute einmal Revue passieren, haben uns alle Folgen angeguckt, alle 57 Folgen. Du bist ein Weltklasse-Champion, mein Freund. Ein Champion? Von was? Ich kenne nur Pfifferlänge. Also, ich habe mir die angeguckt, du hast einen Großteil davon aber auch gesehen. Mir war wichtig, vor der Aufnahme wirklich alles einmal geguckt zu haben, damit ich weiß, wovon ich spreche. Und reicher, wenn das einer von uns macht. Wir können es ja gegenseitig dann ergänzen. Genau. Genau, richtig. Also, Saber Rider und die Star Sheriffs. Wir haben das ja schon im Total Recall Podcast so gemacht. Und das musste man ja früher in der Schule auch immer so machen, wenn man eine Kurzgeschichte oder ein Buch oder auch ein Bild beschreiben musste, dann musste man das ja immer so machen, als wenn der Gegenüber das nicht kennt. Ne? So, ja. So verständlich musste man das machen. Jetzt, wie würde man denn jetzt diese Serie Saber Rider and the Star Sheriffs kurz einem Menschen schildern, der die vielleicht noch nie gesehen hat? Worum geht's? Das ist gar nicht so einfach. Puh, der ist aber nervös wie eine langschwänzige Katze in einem Raum voller Schaukelstühle. Also Saber Rider und The Star Sheriffs und The Star Sheriffs, habe ich jetzt gesagt, ja, ist eine, also im Prinzip sind die Star Sheriffs eine Weltraumpolizei sozusagen oder doch, eine Spezialeinheit, die sind zusammengeschlossen. Es gibt viele Star Sheriffs, die sind ein Zusammenschluss, die dann halt immer von der Regierung irgendwelche Aufträge oder so Notrufe sozusagen zugeteilt bekommen. So, hey, da und da brennt's irgendwie, geht mal da hin und checkt mal die Lage. Es gibt natürlich auch einen intergalaktischen Krieg mit den Outridern. Das heißt, es gibt natürlich auch die Bösen, die da irgendwie in jeder Folge auch eine Rolle spielen. Und die Star Sheriffs, gar nicht so einfach das Wort, die sind halt immer dann am Start, wenn da irgendwo gerade mal die Hütte brennt und wenn die da einfach ein bisschen Frieden wieder in die ganze Lage bringen sollen. Die ganze Serie spielt eigentlich auf verschiedenen Planeten immer mal wieder. Die heizen eigentlich ganz gut durch die Galaxis. An sich wohnen die aber auf dem Planeten Yuma. Yuma ist der Heimatplanet. Genau, der so ein bisschen erdähnlich ist, sage ich jetzt mal. Genau. Da kommen die so her. Und die Saber Rider und Star Sheriffs ist halt, muss man ein bisschen ausholen, es sind jetzt vier Star Sheriffs, die um die es hauptsächlich geht. Wie gesagt, es gibt halt mehrere, aber unsere vier Protagonisten sind halt die wir immer zu Gesicht bekommen. In der ersten Folge sind die alle noch keine Star Sheriffs, sondern werden alle irgendwie so zurechtgesammelt. Der Saber Rider selbst, der ist ja, was hast du gesagt, der ist irgendwie Brite, Schotte. Schotte, ne? Genau, ist in den Highlands irgendwie aufgewachsen und Fechtenmeister irgendwie und der wird aufgegabelt, weil der, ich weiß gar nicht warum mehr. Also grundsätzlich, es gibt, das Problem bei diesen Serien ist ja immer, dass es da relativ wenig Hintergrundinformationen gibt und wenn es die gibt, dann ist es meistens auch so aus Fankreisen. Also oder später in der Serie. Also zum Beispiel zum Saber Rider, wenn er irgendwann mal seine Eltern besucht, das kommt halt in einer späteren Folge mal vor, ne? Dann merkst du erstmal, okay, der ist eigentlich Schotte. Und, genau. Ne? Was wir halt wissen ist, dass diese Serie, haben wir gesagt, dass sie von 84 ist? Nee, noch nicht. Diese Serie also in der Zukunft spielt und mittlerweile wohl die interstellare Raumfahrt so gang und gäbe ist. So, die Menschen haben verschiedene Planeten besiedelt, weil es auf der Erde langsam eng wurde und haben sich dann auch zu so einer Föderation zusammengeschlossen, ne? Also die Föderation dieser von Menschen besiedelten Planeten und da sind halt die Star Sheriffs eben so die Polizei und es kommt halt immer wieder zu diesen Übergriffen durch die Outriders, ja, also diese verfeindete ja, verfeindete Alien-Rasse, kann man eigentlich sagen, die aber wohl auch noch aus einer anderen Dimension kommen. Genau, und aus der Phantomzone. Aus der Phantomzone, genau. Wir fliegen in die Phantomzone, wir fliegen in die Phantomzone. Lasst euch nicht abhängen, Jungs. Dieser Krieg herrscht da halt eben und deswegen gibt's die. Und in der ersten Folge finden die sich, glaube ich, zusammen. Ne? Genau, die April, die geht hin und sammelt die Star Sheriffs oder die neuen Star Sheriffs sozusagen zurecht. April, ich weiß nicht, Eagle müsste April, eigentlich ja, richtig sein, ne? Wir müssen jetzt immer ein bisschen gucken. Das hätten wir vielleicht auch schon mal erwähnen können, dass es ja von der Serie zwei Versionen eigentlich gibt, nämlich das japanische Original und die verwestlichte Fassung. Und die verwestliche Fassung. Und richtig. Lass uns doch einfach direkt mal ganz kurz sagen, ich habe es ja hier stehen, das japanische Original heißt eigentlich, ich kann das jetzt bestimmt nicht soll richtig ich mal, aussprechen. Ich kann vielleicht, warte kannst mal. Du vielleicht ein bisschen? Ich kann ja ein kleines bisschen. Seijushi Bismarcku. Ja, gut. Also auf Deutsch so viel wie Sternenkrieger Bismarck. Und dieser Kampfroboter, den es ja da gibt, dieser große humanoide Kampfroboter, den es da gibt. Bismarck, genau. Der sollte ja eigentlich Bismarck heißen oder hieß Bismarck im Japanischen, was natürlich nicht geht, ja, da die Bismarck ja ein Kriegsschiff im Zweiten Weltkrieg war. Und da kann man natürlich den Roboter in der Kinderserie kann man nicht Bismarck nennen. Deswegen heißt er bei uns Ramrod. Es war noch gar nicht so lange her, dass wir Star Sheriffs unsere neueste Verteidigungskampfeinheit fertiggestellt hatten. Wir gaben ihr den Namen Ramrod, ein mechanischer Friedenswächter in Form eines riesigen Cowboys. So, und worauf ich hinaus will, ist, es gibt immer wieder so gleich die Diskrepanzen zwischen dem japanischen Original und eben der Version für Europa und für die USA. Und du hattest jetzt gesagt, sie heißt April Eagle, ja, und im Original heißt sie aber eigentlich Marion Louvre. Genau, so. Richtig. Und soll eine Französin sein und ist, glaube ich, die, ja, wie kann man sagen, ist die Tochter des Chefs da, des Oberkommandanten. Genau, Commander Eagle ist Aprils Vater, der übrigens im Deutschen von Norbert Gastel gesprochen wird, also Homer Simpson, der alten Homer Simpson-Stimme. Genau, und die April, die ist quasi beim Kavallerie-Oberkommando. Arbeitet die genau wie der Commander Eagle, also ihr Vater, und hat an Ramrod, an diesem großen Raumschiff, was sich zu einem Roboter quasi transformieren kann, zu einem selbstarbeitenden Roboter, da hat die dran gearbeitet, genau. Als Ingenieurin. So. Und das ist quasi deren Schiff. Und sie braucht dann noch die Crew und will halt noch ein paar gute Leute irgendwie zusammensammeln für ihre neue Star Sheriff Crew sozusagen. Übrigens gesprochen von Katrin Fröhlich, die auch die Synchronstimme von Gwyneth Paltrow und Cameron Diaz ist. Ach! Okay. Fand ich auch sehr interessant, ist mir nicht aufgefallen. Mir ist auch das mit Homer Simpson nicht aufgefallen. Also das ist mir sofort aufgefallen. Echt? Ja, also weil Homer Simpsons Stimme höre ich immer sofort raus. Aber ja, genau, fand ich interessant. Genau. Aber generell eigentlich ein sehr guter Cast an Sprechern. Wer wurde das gerade, sag doch mal, wer war das denn alles? Erstmal möchte ich die Charaktere kurz einführen, okay. Dann sage ich immer, wer das ist, weil sonst sage ich irgendwie, ne? Das ist der Fireball und das ist der Colt und keiner weiß, wer ist. Dann genau, wie gesagt, in der ersten Folge geht die April hin und sammelt halt ihre Star-Sheriffs zusammen. Wir haben keine Zeit zum Streiten. Ich werde euch alle drei brauchen, wenn wir uns in den Kampf stürzen. Und zwar holt die sich den Saber Rider an Bord. Wie gesagt, diesen Schotten. Im Original der Schotte Richard Lancelot. Ja, genau, der heißt Richard Lancelot. Mhm. Da bist du ja mein Guter. Und los geht's, alter Junge! Dann den Fireball. Ja. Die Fireball Shinji Hikari. Genau, stimmt. Shinji Hikari, Entschuldigung. Ja. Man nennt mich Fireball. Okay, Fireball, dann zeig uns mal, was du drauf hast. Avec plaisir. Und dann gibt's noch Colt. Der einfach so ein Kopfgeldjäger ist. Bill Wilcox. Sieht so aus, als hättest du Hilfe nötig, Matchbox. Fireball ist eigentlich ein Rennfahrer. Also der fährt halt professionell Rennen. Ja, der große Preis von Yuma in der ersten Folge. Genau. Der ist übrigens gesprochen von Florian Halm, die deutsche Stimme von Jude Law und Colin Farrell. Natürlich noch relativ jung, finde ich aber sehr cool. Und noch viel besser eigentlich, finde ich, weil sehr, sehr außergewöhnlich die Stimme, der Colt wird gesprochen. Er ist halt Kopfgeldjäger, ne? Und er hat so der richtige Cowboy-Typ und Frauenschwarm und keine Ahnung. So ein richtig typischer Cowboy. Ja, so ein bisschen showy, aber eigentlich so voll der Held. Eigentlich so ein richtiger Heldentyp, so, ne? Versucht immer das Richtige zu tun und hat das Herz am richtigen Fleck und so weiter. Colt wird gesprochen von Christian Tramitz aus der Bulli-Parade, sehr bekannt. Also da muss ich auch wirklich sagen, eine sensationelle Besetzung da an der Stelle. Ganz toll gesprochen und einfach auch ein super Charakter, eben durch seine Stimme. So finde ich ganz toll. Also, ja, die drei, die vier geben halt ein super Gespann ab, die geben den Charakteren total viel, ich sag mal, ja, Tiefe oder Persönlichkeit. Und es macht echt Spaß. Man kann die toll auseinanderhalten. Und ich bin der Meinung, dass die in der, da müssen wir aber später nochmal ein bisschen intensiver drauf eingehen, dass die gerade in der deutschen Synchronfassung da ein bisschen rumgedoktert haben, um das ein bisschen lustiger zu gestalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Witz, der da in der Serie im Deutschen entsteht, dass das so geplant war. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Nein. Also ich glaube einfach nicht, dass die, gerade die japanischen Originale irgendwie so auf so alberne Wortwitze irgendwie, da gibt es nämlich diverse von. Und ihr könnt euch darauf einstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ich in dieser Folge sehr, sehr viele Samples mit einstreuen werde, die ich beim Gucken einfach aufgenommen habe, wo ich mich einfach beömmelt habe oder wo ich eine Szene einfach zweimal mir anhören müsste, ob der wirklich gerade am Arsch gesagt hat oder was anderes. Ich glaube, sie sind im Arsch, im Anmarsch. Ja, also die Synchronstimmen sind toll, aber auch diese vier Charaktere sind natürlich ein tolles Team, so, weil sie sich toll ergänzen. Ne? Wir haben Saber Rider, der Anführer ist, in der westlichen Version, in der japanischen Version ist ja eigentlich Fireball der Anführer. Kann ich mir null vorstellen irgendwie. Also mir ist das oft aufgefallen, dass es irgendwie... weil er dann im Mittelpunkt ist. So, genau, ne? Und dass Fireball häufiger im Mittelpunkt ist. Und ich glaube, es ist im Deutschen, oder beziehungsweise das Fakt, dass es in der deutschen Fassung der Serie oder vielleicht auch in der amerikanischen, aber halt in der westlichen Version, dass da viel auch umgeschnitten wurde. Also ist da Szenen anders geschnitten oder irgendwie, weiß nicht, ein Dialogstreifen irgendwie mit dem Saber Rider dann irgendwo eingebaut wurde, damit er gerade als Protagonist dasteht und nicht der Fireball oder so. Die haben da viel ein bisschen rumgedoktert. Ich verstehe es nicht ganz. Vielleicht, also, weil der westliche Zuschauer, der vielleicht den Typen mit dem Säbel eher als Anführer akzeptieren würde, haben sie vielleicht gedacht, als den Rennfahrer. Ich habe keine Ahnung. Aber Saber Rider ist ja eigentlich der Anführer. Jetzt mal abgesehen davon, dass er halt diesen Säbel hat und dieses Roboterpferd, über das wir bestimmt gleich nochmal sprechen, Steed, ist er natürlich auch derjenige, der moralisch am einwandfreisten ist, der immer so dieses... Er ist eine sehr reine Seele, ja, der immer so dieses, sehr, sehr vaterhaft irgendwie schon. Ne? Der immer so diese Vorbildfunktion lebt, der ruhig, gelassen ist, analytisch und immer so den Blick hat. Rational auch entscheidet, weil Fireball und Colt sind beide so ein bisschen hitzköpfig. Genau. Ja. Ne? Also das ist für mich der Anführer. So. Ja, du hast recht, der hat auf jeden Fall mehr Anführerqualität. Auf der anderen Seite, der Fireball ist halt auch, also oder alle drei sind halt totale gute Leute, ne? Nur die beiden, Colt und Fireball, sind halt einfach, ja, größere Draufgänger, sag ich mal. Obwohl man schon sagen muss, dass Saber Rider ja schon Idealist ist und Colt ja erst gar nicht so richtig mitmachen will. Er ist ja ein Kopfgeldjäger. Und im Grunde arbeitet der erstmal für Geld. Und hat auch irgendwie Bock, irgendwie mal Päuschen zu machen und Urlaub irgendwie, dann kriegen sie doch wieder einen Notruf rein von der galaktischen Kommando da irgendwie und ja, keine Ahnung. So, aber die ergänzen sich auf jeden Fall gut. Wir haben den Idealisten, den Anführer, wir haben den Hitzkopf, wir haben den jungen Helden jetzt, der seinen Weg findet. So, also die machen ein tolles Team, die Charaktere gehen gut miteinander um. So, das macht schon Sinn, ne? So. Genau, die April, ich finde, die April ist so ein total schöner Gegenpol. Die hält die Jungs so ein bisschen im Zaum, dass sie nicht zu viel Blödsinn machen und rettet denen irgendwie auch mehr als einmal den Hintern, indem sie dann irgendwie mit dem Ramrod ankommt und die ist da auf jeden Fall ein schöner Konterpunkt irgendwie für die drei und ich mag ihre Rolle, weil sie nämlich auch eigentlich nicht so dieses Mädchen ist, sondern sie ist halt auch Star Sheriff. Und sie ist auch irgendwo eine Draufgängerin, will natürlich auch ihrem Vater ein bisschen was beweisen, dass sie halt auch irgendwie als Star Sheriff sich positionieren kann. Aber ja, ist eigentlich ein schönes Bild. Wen magst du denn am liebsten? Boah, das ist richtig schwer. Ich glaube, für mich ist, glaube ich, Fireball der coolste. Den mag ich am liebsten, glaube ich. Weil der, Cold finde ich ein bisschen zu macho und den Saber Rider finde ich ein bisschen zu spießig. Und deswegen der Fireball ist so der klassische gute Held, irgendwie so wie so ein Ryu oder wie so ein, keine Ahnung. Du hast halt immer so diesen einen Startcharakter bei irgendwelchen Spielen oder Serien oder so, der halt nicht so ganz ausbricht, sondern der so ein bisschen Vorbild ist. Keine Ahnung, Fireball ist für mich, glaube ich, der coolste. Den mag ich am liebsten. Und du? Für mich ist das ganz, ganz einfach und ich bin bei Cold. Und zwar, ich finde den so cool. Ich finde, der hat die besten Sprüche. Hör zu, Freundchen, ich weiß nicht, wer dir in die Birne gepupst hat, aber ich finde, du solltest dich bei der Lady entschuldigen und zwar ruckartig, Mopsbacke. Halt du dich da raus, Großmaul. Von so einem wie dir lasse ich mir gar nichts sagen. Na, warte! Jetzt sieht meine Großmutter ja schneller als du, du Schwachkopf. Der hat auch die besten Sprüche. Ich mag diese Chauvi-Attitude total gerne, obwohl er dann unterm Strich einfach ein total lieber Kerl ist. So, er trägt einen Cowboy-Hut, er ist ein Meisterschütze, er hat eine Laserpistole, die aussieht wie ein Revolver. Vor allen Dingen, der hat nicht nur einen Cowboy-Hut, auch sein Space-Suit-Helm hat auch einen Cowboy-Hut auf. Und sein Fahrzeug oder sein Raumgleiter heißt Bronco Buster. Stimmt. Was willst du noch mehr? Bronco Buster. Mega gut. Das ist eh geil. Stimmt, der Colt fährt den Bronco Buster, der Fireball fährt den Fury Racer. Ja. Ja, und der Saber Rider, der reitet halt auf einem, ja, Cyborg-Pferd oder auf einem Roboter-Pferd, ja, und zwar Steed. Steed, auf in die Lüfte! Red Fury Turbo, ein! Und da muss man ganz kurz drüber reden, also die haben halt alle drei so ihre Gefährte, mit denen die dann durch die Gegend pesen. Die haben auch alle in ihren Space-Suits, die sehen so ein bisschen wie die Power Rangers aus, muss man so sagen, ne? Ja. Aber so wie die klassischen Science-Fiction-Helden so aus den japanischen Serien von früher, ne? Die haben irgendwie so Weltraumanzüge an, sehen so ein bisschen aus wie sehr, sehr, sehr agil bewegliche so Roboter irgendwie. Und in dem Spacesuit haben die halt, also hier der Saber Rider hat ja so einen hohen Helm irgendwie. Das sieht ja so ein bisschen aus wie bei den Beef Eatern, die vom Buckingham Palace stehen. Genau, ne? Richtig. Nennt man die so? Heißen die so? Also die Queen's Guard, glaube genau, ich. Genau, ne? Richtig, also ja. Diese komischen... Diese hohen... Ja, so ein bisschen so ähnlich sieht das aus. Ja, und der Dings, der hat halt so einen... der Colt hat halt so einen Cowboy-Hut-Helm. Das ist halt absurd. Gut, jetzt. Aber, ja. Fireball hat nur einen normalen Helm. Und die haben ja aber auch alle noch eine Flagge drauf. Ne? Also, man kann anhand der Flagge auf den Helm sehen, wo die herkommen. Genau, also eben den Union Jack... bei Saber Rider und dann haben wir die japanische Flagge beim Fireball. Und die abgewandelte US-Flagge haben wir dann bei Colt. Ja. Ne? Genau, so, jetzt haben wir unsere Protagonisten ein bisschen eingeführt. April hat die irgendwie eingesammelt in der ersten Folge und zu Star Sheriffs gemacht. Und die müssen sich noch so ein bisschen beschnuppern. Das dauert 2-3 Folgen und irgendwann werden die natürlich super gute Kumpels und stehen füreinander ein und sind einfach die großen Helden. Genau. Und die kämpfen halt alle, wie du schon sagtest, gegen die Outrider. Die Outrider werden angeführt von Nemesis. Ja, und haben im Original den allergeilsten Namen von Bösewichten, den ich jemals gehört habe. Das muss man wirklich so stehen lassen, ja. Muss man so stehen lassen. Die Deathculars. Die Deathculars. Deathculars. Also wie Mischung Dracula aus und Death. Und Dracula. Alter, wer hat sich das ausgedacht? Wie geil ist das? Warum gibt es noch keine Metalband, die Deathcular heißt? Wahnsinn, ne? Oder keine, was weiß ich, was für eine Band. Also die Wilde Horde war schon gut irgendwie. Wilde Horde so, schon, ne? Aber Deathcular. Deathcular ist der Knaller. Das ist so ein bisschen, weißt du, wie das ist? Das ist so ein bisschen wie bei Death Smiles. Falls du das kennst, ist ein vertikal... Nee, Quatsch. Ja, ist ein Shoot'em-up für die Xbox 360. Habe ich zu Hause. Ja. Korrekt. Ist im Grunde Castlevania als Shoot'em-up so, ne? Ganz genau. Ja. Deswegen ist das mein Lieblingsshooter aller Zeiten, weil das Castlevania als Shooter ist. Vollkommen barock. Auch der Soundtrack ist richtig geil. Ästhetik komplett Castlevania. Und der Endboss heißt Tyranno Satan. Tyranno Satan ist auch mega gut. Ja. Eigentlich, der Nemesis müsste eigentlich unter den Deathcular, müsste der Nemesis eigentlich im Original auch Tyranno Satan heißen. Ja. Auf jeden Fall. So. Aber ist leider nicht so. Die Outrider heißen auf Deutsch halt Outrider. Und, was ja ins Western-Image passt. Ist ja auch okay, ganz genau. Der Outrider so. Ja. Ne? Und der Bösewicht heißt halt Nemesis, was genau. Einfach übersetzt der Erzfeind ist quasi, ne? Ja, Nemesis ist irgendwie einfach so der Boss, der Outrider. Im Prinzip ist der so eine so eine Entität einfach nur, so eine böse. Der ist wie so ein körperloser, also er hat schon halt einen Körper, eine Maske und so einen Umhang und so weiter, aber später, ganz, ganz spät, wenn man jetzt mal einmal spoilern darf, kommt halt irgendwie raus, dass der im Prinzip einfach wie so eine geistige Entität ist. Der kann halt auch einfach mal irgendwie seinen Körper wechseln und der wird halt ewig existieren. Der ist einfach die Verkörperung der personifizierten Boshaftigkeit. Er ist aus Metall. Er ist nur ein Cyborg. Das ist nur eine meiner vielen Gestalten. Gentlemen, Nemesis wird weiterleben. Ich bin unbesiegbar. Und was halt auch irgendwie später rauskommt, ist, dass die Outrider in ihrer Phantomzone, in dieser anderen Dimension, wir fliegen in die Phantomzone, ja auch irgendwie nur versuchen zu überleben sozusagen, und zwar nicht irgendwie ganz, keine Ahnung, die sind zwar böse, weil die halt irgendwie andere Planeten angreifen und versuchen zu übernehmen und so weiter, und das ist ja auch das, was die Star Sheriffs dann verhindern, aber die haben halt trotzdem auch, die Outrider sind ja eigentlich nur die Soldaten von den aus der Phantomzone, genau. Die haben halt trotzdem auch in Anführungsstrichen normale Bewohner. Das heißt, die haben auf ihrem Outrider-Phantomzonen-Planeten da irgendwie, haben die auch normale, Bewohner, die irgendwie jetzt nicht irgendwie für den intergalaktischen Krieg stehen. Das wird also später so ein bisschen politisch, wird das Ganze ein bisschen interessanter. Geht's nicht auch um Wasser hauptsächlich? Outrider, die brauchen ganz viel Wasser zum Überleben. Brauchen ganz viel Wasser, um ihre Form so zu erhalten. Ja, also richtig. Wahrscheinlich haben sie auch einfach nicht genug und ja, ganz genau. Gehen dann es auf die Suche. So Wasserfabriken auch, die dann nicht aufkaufen, sondern übernehmen wollen und so. Da gibt es dann später auch Folgen zu. Ja, genau. Also das ist irgendwie, da steckt so ein bisschen was hinter. Das dauert aber eine ganze Weile. Also man muss dazu sagen, es gibt technisch gesehen, gibt 57 Folgen Saber Rider und die Star Sheriffs. Praktisch hat die erste Staffel 40 Folgen, die zweite Staffel 12 Folgen. Und dann gibt es noch mal 5 extra Folgen, die nie in Deutschland erschienen sind. Die Lost Episodes, die jetzt aber, falls ihr da Bock drauf habt und Saber Rider gucken wollt, die gibt es halt bei Amazon Prime oder halt, was weiß ich, auf Blu-ray und so weiter, auf DVD. Ich habe die DVD zu Hause, wenn ich da mal ganz kurz reingrätschen darf, und habe die mal ganz günstig bei André hier in dem Gebrauchtwaren-Shop da in Duisburg erstanden. Ich habe die letztens noch bei Saturn stehen sehen, die große DVD-Box. Die kostet immer noch 79,99 Euro bei Saturn. Meine Güte. Das geht, ne? Das ist schon hart. Das ist schon hart, habe ich auch gedacht. Ich habe, glaube ich, 30 gezahlt. Also keine Ahnung. Super. Super wenig. Ja, total gut. Aber das ist schon heftig, ne? Also jetzt die Gelegenheit an der Stelle einfach nutzen. Ich weiß nicht, wie lange sowas immer online ist, wahrscheinlich ja, lange so. Also schaut auf jeden Fall mal rein bei Amazon reingucken. Prime, wenn ihr Prime-Kunde seid, eigentlich bitte nicht Amazon unterstützen, aber wenn ihr eben Prime-Konto habt, dann schaut mal rein. Ist auf jeden Fall gerade sichtbar, und ey, wenn nicht, dann gibt's die halt auch alle trotzdem noch bei YouTube. Also jetzt nicht beim Bezahlservice, sondern halt einfach so. Aber das ist doch gar nicht erlaubt. Natürlich ist das nicht erlaubt, aber da kann ich ja nicht für, dass das Leute bei YouTube. Das kannst du doch hier so nicht sagen. Das ist aber nicht illegal. In unserem, es ist illegal, das hochzuladen. Aber Podcast, das ist nicht mein, der so eine Reichweite hat. Das ist nicht mein Problem. Okay, das ist nicht dein Problem. Nee, es ist ja wirklich so. Ich kann ja bei YouTube, ich darf ja bei YouTube konsumieren. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, geht auf Kazaa und ladet euch das runter. Oder auf E-Mule oder wie hießen die komischen Plattformen früher. Ja. Napster und so. Hepster. Nee, sondern YouTube, ne? Alles, was du da gucken kannst, da muss sich schon derjenige, obwohl der die Rechte an Saber Rider hat, der muss sich da erstmal beschweren. Obwohl es oft doof gemacht ist, ne? Also viele Serien sind mit so einem kleinen Bildschirm nur und der Rest ist so gecaptured oder genau, also irgendwie, ja, nicht so der Knüller. Aber wenn ihr reingucken wollt, ist das möglich. Genau. Jetzt mal ganz schön abgeschiffen. Ja, ne, ist ja eine gute Info. Also die Folgen sind halt einfach viel so, und man muss auch sagen, also ich persönlich empfinde das so, es ist eine gute Serie, aber ich mehr als 2-3 Folgen am Stück finde ich dann auch schwierig, obwohl es zum Ende hin deutlich spannender wird. Ja, so, ganz ne? Genau. Am Anfang also es fängt halt sehr, sehr, sehr klassisch an, ne? So, wo man so denkt, okay, so fängt eigentlich jede Zeichentrickserie an. Du hast die Gründung dieses Teams und dann hast du immer so die gleichen Themen. Immer, ne? jede Folge die Guten gegen die Bösen. Guten gegen die Bösen. Kommst in Stadt XY, da sind die Outrider gerade irgendwie am Werk und dann kommen die Star Sheriffs an und räumen da auf und dann ist halt die Folge zu Ende. Ja. Dann trifft Colt noch irgendwie eine hübsche Frau und sie lässt ihn abblitzen oder er sagt, aber ich bin ja Star Sheriff, ich muss jetzt gehen und keine Ahnung, also es ist, manchmal ist da auch so ein bisschen so Love Interest irgendwie, aber halt nie persistent. So. Obwohl das Potenzial einfach gut wäre, denn ich finde zum Beispiel Nemesis, wenn ich den jetzt mal so vergleiche mit den anderen Bösewichten dieser Zeit, da kann der durchaus mithalten. Der kann mit einem Skeletor mithalten, also allein die Optik, der sieht schon sehr brutal aus. Man sieht vom Gesicht nicht viel, es ist so dieser Umhang, er ist sehr gruselig, er ist so, ist schon jetzt irgendwie nicht... Finde ich ein bisschen schwieriger tatsächlich. Ja. Ich finde den gar nicht so, weil der nicht so greifbar ist. Der hat halt nur so eine, kennt ihr vielleicht MF Doom, den Rapper? Das ist aber Bildungslücke, muss ich unbedingt mal was zeigen. You bagged. He don't mean coach. Then she saw the mask, acting like she seen a roach. MF Doom hat halt auch, ist wie Dr. Doom. Also der hat halt einfach so eine Maske, die so die obere Partie des Gesichtes irgendwie quasi bedeckt und dann links und rechts am Gesicht, so am Mund vorbei, links und rechts, so nochmal so Metallstreifen runtergehen hat quasi. Also die Maske bedeckt so drei Viertel des Gesichts und nur der Mund ist frei. Mhm. Und so ähnlich sieht er ja auch aus, nur nicht, also nur so mit Hörnern und dann leuchtende Augen und sonst hast du halt die Kapuze, schwarzer Hintergrund, Du hast halt kein Gesicht, sondern nur diese Maske. Finde ich gruselig. Finde ich irgendwie, also ich finde es halt krasser, wenn du da wirklich eine Mimik hinterstecken hast, wie jetzt bei einem Skeletor oder so. Aber gut, das ist natürlich Geschmackssache. Außerdem, Masken sind auf jeden Fall auch total gängig bei Bösewichten. Also ja. Ich meine, Skeletor ist halt ein Skelettgesicht, so Shredder hat irgendwie auch so eine komische Maske vorne auf. Also Shredder, ne? Jetzt auch da an der Stelle, das ist ja mein Stichwort. Ja. Als bekennender Turtles-Fan, Shredder ist für mich der Bösewicht der 90er Jahre. Ja, der 90er auf jeden Fall schon. Also geht nichts über Shredder. So, und auch mega coole Sprüche, aber das soll ein anderes Thema für einen anderen Podcast sein. Wie findest du denn die Offiziere von ihm? Von Nemesis. Genau, den ersten, den wir, glaube ich, kennenlernen, ist Gatler. Wie findest du den so? Gatler finde ich irgendwie austauschbar. Ist auch ziemlich still, ist auch ziemlich doof an. Fand ich nicht so spannend. Deswegen, irgendwann später kommt ja dann Jesse Blue an den Start, der sich ja tatsächlich in die April verliebt und sie lässt ihn abblitzen. Und dann geht er ja und desertiert quasi rüber zu den, obwohl er war ja kein Star Sheriff, aber er ist trotzdem ein Mensch. Und dann desertiert er quasi und geht zu den Outridern. Und die nehmen den auf, obwohl er ein Mensch ist, vom Planeten Yuma. Und dann macht er da aber richtig Terz und sagt so, ja okay, ich bin aber ein richtig böser Motherfucker, so. Ich führe jetzt mal hier den Laden an. Und Nemesis sagt, ja alles klar, hier, was der Gatler nicht konnte, dann zeig doch mal, was du kannst. Und Jesse Blue ist ab dann irgendwie so der Handlanger, rechte Hand irgendwie von Nemesis und eigentlich auch so Kontaktperson als Erzfeind quasi der Star Sheriffs. Genau. Und den finde ich auf jeden Fall stark. Und dann Vanko. Achso, stimmt. Vanko ist auch noch eine Figur. Dieser Typ richtig. Mit dem Hut und dem Poncho. Ja. Habe ich jetzt. Ja, aber der kommt nur so ein paar Folgen. Ja, der soll ja auch, der soll im japanischen Original auch in der ersten Folge schon getötet worden sein. Mm. So. Ne? Also. Da kommen wir eigentlich ganz kurz mal eben zum Thema Lost Episodes. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber es war mein Eindruck. In den Lost Episodes ist mir erstmal aufgefallen, dass da Leute sterben, also Menschen sterben dort. Da sterben richtig viele Menschen. Ja, genau. Die Lost Episodes sind, glaube ich, weniger lost als vielmehr... Die sind mit Absicht nicht ausgestrahlt worden. Weil die zu brutal für eine Kinderserie waren. Ich glaube auch. Das ist meine Vermutung. Ich habe da nichts zu gefunden. Ich habe nicht gelesen oder so, warum die nicht gezeigt wurden, aber das ist meine absolute Vermutung. Voll. Macht also total viel Sinn. Es gibt ja diesen Partisanenkrieg, der da irgendwie stattfindet mit der Regierung und diesen... Ja, weiß ich gar nicht. So Guerillakämpfer ja, halt. So, ne? Ja. Die auch schon ziemlich, also methodisch schon ziemlich nah am Terror sind. Ja, richtig. Die sind eigentlich relativ linksautonom, sage ich mal. Ne? Die wollen eigentlich von der Gesellschaft her gleichberechtigt behandelt werden. Steuerfreiheit ist da Thema und wirklich das Guerilla-Untergrundgekämpfe. Und das ist eigentlich ist das total politisch interessant. Ich finde eigentlich die gesamte Serie politisch interessant, weil halt dieses Oberkommando und die Star Sheriffs gegen die Outrider und dann die ganzen Menschen auf den Yuma, auf dem Planeten Yuma, die dazwischen hängen irgendwie, und dann gibt es halt Städte, die sind irgendwie, die wollen pazifistisch leben. Aber es stirbt halt Tranquility einer. Ist, glaube ich, eine Folge, heißt eine Stadt, ja. Tranquility, da, die haben keine Waffen, ja. Und die werden dann von den Outrider übernommen, weil sie sich nicht wehren können und so, ne? Also da gibt's oft, wird da irgendwie auch Frieden und Krieg irgendwie so thematisiert, aber genau, richtig, es stirbt halt keiner. Es könnte natürlich sein, dass in den Folgen zum Teil auch Sachen rausgeschnitten wurden, sind, wo Leute sterben, genau, aber bei den Lost Episodes, da was, ist, die sind relativ gnadenlos. Also was wir in Europa sehen müssen, ist, das ist ja auch die Idee hinter den Outridern, wenn die halt erschossen werden, dann sterben die nicht. Da werden halt massig Outrider von unseren Protagonisten erschossen. Und wenn die erschossen werden, dann landen die auf ihrem Heimatplaneten. Genau, die lösen sich quasi auf so, die lösen sich in Luft auf und dann verschwinden die in der Phantomzone. Die kommen einfach wieder zurück und im Endeffekt können sie halt dann, ist wie so ein Respawn. Aber die können, respawnen, ja. Und dann kommen sie halt am nächsten, gehen die wieder hin und greifen wieder an. Aber deswegen ist das nämlich nicht so schlimm, wenn die abgeschossen werden, weil die sterben ja nicht so. Ja, es ist nicht so schlimm, wenn sie außerhalb der Phantomzone abgeschossen werden. Wenn sie in der Phantomzone abgeschossen werden, habe ich gelesen, werden die zu Menschen. Das kann ich nicht bestätigen, da habe ich offensichtlich nicht aufgepasst. Ja, oder ich habe einfach Quatsch gelesen, kann auch sein. Nee, du könntest sogar recht haben, weil es macht halt Sinn. Später ist ja der Commander Eagle, also der Vater von der April, der landet irgendwann in der Phantomzone. Ja. Denn es ist auch in der zweiten Staffel, in einer Folge, reisen die Saber Rider die Saber Rider schon wieder. Ich sag auch die ganze Zeit die Saber Rider. Könnte ja auch der Titel von denen sein, ne? Ich bin ein Saber Rider. Ich habe als Kind auch immer Saber Riders gesagt, und ohne zu merken, macht was das auch Sinn, theoretisch. Ja, also, ne? Für mich als Kind macht das Sinn. Die Star Sheriffs reisen in oder jagen quasi im Ramrod hinter den Outrider hinterher, verfolgen die und kriegen dadurch dann quasi den Zugang zur Phantomzone zu Gesicht und landen dann in der Phantomzone. Ist eine Continue-Folge, also ist eine Doppel- oder Dreifach-Folge. Dauert auch irgendwie so dann im Endeffekt doch, glaube ich, 4 oder 5 Folgen, bis dann der Commander Eagle, der Vater von der April, dann gerettet wird aus der Phantomzone. Das dauert eine Weile. Und er kriegt nämlich dann da Erkenntnisse, dass es dort halt ja auch Menschen leben. Und das könnten, du könntest recht haben, dass das dann irgendwie die Outrider sind, dann die sind sie Menschen sterblich geworden sind. Ne? Mhm. Genau, richtig. Aber im Endeffekt so das ist so ein bisschen wie beim A-Team, in den Gefechten, da stirbt halt eben keiner. Ja, oder wie bei Batman oder wie bei He-Man auch, ne? Ja. Und selbst wenn Saber Rider auf seinem Pferd, was ja auch fliegen kann, neben so einem Outrider, der in seinem Flugapparat da sitzt, selbst dann haut er ihm mit dem Schwert immer nur die Nase von dem Flugzeug ab und so. Also stirbt halt erstmal keiner. Und in den Lost Episodes, da sterben direkt in der ersten Folge, in den ersten 10 Minuten richtig viele. Ja. Da werden Leute... Und auch wichtige Figuren. Also der Vater von der einen Rebellin oder so, der stirbt dann mal in der Folge oder da so. Da gibt es sogar eine Hinrichtung. Hast du es gesehen, wie die drei an den abtrünnigen Soldaten da an diese Mäste gebunden haben und erschießen die einfach. Ja, sowas geht natürlich nicht. Ist es Mäste, deswegen, der Plural von Mast oder Maste? Boah, da fragst du den Germanisten zu viel. Hm. An diese Stämme gebunden haben. Danke. Gut umschifft. Ja. Oh, Schiff. Schöne nautische Verbindung jetzt zum Mast. Weil ein Schiff hat ja auch einen Mast. Ja, richtig. War Absicht, ne? Natürlich. Ja, natürlich. Natürlich. Clever, wie diese Pixel- und Plastikredakteure doch sind. Boah, Wahnsinn. Das sind wir schon Redakteure. Ja. Aber es ist gut. Ich glaube, wir sind gerade an einem Punkt angelangt, wo wir mal eine kurze Pause machen. Und zwar möchte ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das fabelhafte Intro von Saber Rider und Star Trek. Das fabelhafte oder die fabelhaften? Nein, das fabelhafte europäische oder sagen wir deutsche Intro, denn die Franzosen hatten ja sogar auch ein anderes. Ja, das war doof. Das fand ich auch nicht gut. Aber das japanische Original war anders, aber auch gut. Das ist richtig gut. Das zeigen wir euch später. Jetzt gibt's erstmal, weil das ja auch für all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist ja wahrscheinlich das, was ihr überhaupt am ehesten kennt. Ihr habt ja wahrscheinlich damals nicht zufällig irgendwie Zugang zu japanischem Fernsehen gehabt, als ihr klein wart, sondern ihr habt dieses folgende europäische Intro gehört. Viel Spaß, das Intro von Saber Rider and the Star Sheriffs. Fantastisch. Saber Rider and the Star Sheriffs. Saber Rider. großartiges Intro. Meiner Meinung nach, und da muss ich auch einfach jetzt, muss ich eine Lanze verbrechen für dieses Intro, mein absolutes Lieblingsintro von allen klassischen 80s Samstagsmorgens Cartoons. Meinst nicht. Okay. Also auch ganz, ganz toll. Tolles Intro. Wir haben jetzt von 80s Cartoons. Ja, für dich ist wahrscheinlich Turtles ganz vorne, ne? Auf jeden Fall. Ist auch großartig, ey, Frank Zander, hallo. Aber ich finde zum Beispiel, weißt du, was mein Lieblingsintro ist vom Sound? Ist das Intro von den Silverhawks. Finde ich auch geil, aber Wahnsinn. Hat irgendwie so eine, das ist, ich weiß nicht, ob das irgendwie die Tonart ist, das hat irgendwie so ein etwas die Serie kommt nicht verzweifelteren Unterton. Da das ist so der Musiker in mir, so bei Saber Rider ist es so dermaßen heldenhaft. Obwohl der Text schon schwach ist, ne? Do you feel the thunder inside? Ey, bitte. Also, weiß ich nicht. Kann man dann spürst du offensichtlich nicht den Donner in dir. Nein, den fühle ich nicht. Ich fühle mich wie nach dem Hauptwaschgang mit Schleudern. Ist schon okay, Fireball, wir sind ja bei dir. Aber man muss, also als Zeichentrick-Intros noch cool waren. Ich meine, die waren alle gut. Ja, die waren alle gut. Schon. Auch Bravestar war gut und auch Galaxy Rangers ist sensationelles Intro. Und Bravestar. Auch He-Man und She-Ra finde ich großartig. She-Ra Intro. War gut. She-Ra ist super. Thundercats war toll. Thundercats ist cool. Silverhawks war. Cops war toll, obwohl das glaube ich 90er ist. Mhm. Die Turtles waren toll. He-Man war. He-Man ist irgendwie. Nicht so. Ist halt klassisch und sehr, sehr nostalgisch, aber irgendwie sind nicht das beste Intro. Nein, aber die Intros waren wirklich toll. Und das ist auch ein ganz, ganz tolles Intro. Vielleicht nicht mein Lieblingsintro, aber ein ganz, ganz tolles. Meins schon. Also ja, das ist tatsächlich bei auch, vielen. Auch persönlich für mich auch einfach so als Rock-Fan, gerade so 80s Rock und so, mhm, und 80s Metal, irgendwie Haarspray Metal, irgendwie so voll die Kerbe. Ja, voll. Und vor allen Dingen das Gitarrensolo ist einfach fantastisch. Das ist super. Ist großartig. Das ist super. Aber das japanische Original ist halt eben anders, aber auch super. Also da hat man sich sehr viel Mühe gegeben mit den Intros. Ganz toll, muss man wirklich sagen. Toller Sound, kann man so... Ja, willst du direkt hinterher schieben? Eigentlich habe ich gedacht, vielleicht machen wir später, aber jetzt sind wir gerade da dran dabei. Ja, schieb's doch hinterher. Dann gibt's jetzt, würde ich sagen, an der Stelle das japanische Intro, was weniger rockig ist, sondern eher an so ein klassisches... Typisches Anime- Anime-Intro erinnert. Ja. Aber auch ganz toll und auch schwer 80s. Ist auch, ja, ist voll geil, auf jeden Fall. Ja, hier zum direkten Vergleich einmal, bitte. Dozo. Fantastisch. Auch fantastisch. Einfach richtig klassischer 80er Jahre Japano-Poprock irgendwie. Finde ich richtig gut. Da könnte man jetzt mal wirklich die Hörer dazu aufrufen. Die Hörer dazu aufrufen. Rauft euch zusammen. Genau, rauft euch zusammen und bildet, wir rufen Banden euch auf, bildet Banden, genau. Und schreibt uns mal in die Kommentare, wie findet ihr die Intros, welches findet ihr besser? Ich glaube, ich kenne das Ergebnis, aber ich denke, dass das japanische Original-Intro steht dem US-Amerikanischen nicht in viel nach, oder? Ich wollte gerade fragen, das Europäische, also das Deutsche ist aber das Amerikanische quasi. Ja, genau, die Franzosen haben eigenes. Die Franzosen eigenes? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Und das finde ich auch unspannend. Ja, das finde ich nämlich auch nicht so gut. Das finde ich auch unspannend. Dann haben wir ja als, so, wenn wir gerade vom Ton reden, noch das Outro, ne, so. Und dann hat jeder Charakter hat ja auch noch ein Hauptthema. Ein eigenes Thema. Dann das, haben wir noch das von Colt ist ja auch geil. Ne? Das voll. Ist ja so ein bisschen. Voll. Ja, wie soll ich das beschreiben? Das hat schon so ein Western-Ding, so mit dieser Flöte, die dann so wie so eine klassische Western-Melodie pfeift, ne? Und dann kommt immer so leicht gehaucht von der Frau und spielt Colt. Genauso wie die, gibt es zur Pause, war ja auch immer eine Pause drin, gibt es auch noch. Weißt du, was ich auch richtig gerne mochte? Diese Anmoderation. Oder stimmt, ne? Du hast eigentlich in jedem Intro immer diesen einen Sprecher gehabt, der gesagt hat, ja, in der heutigen Folge von Saber Rider passiert dies und jenes. Und der hat immer gesagt, in der heutigen Folge sehen sie, da hat er dich schon gesiezt, obwohl du erst, weiß ich nicht, gut 5-6 Jahre alt warst. Ja, naja, geht, wenn es 84 rausgekommen ist, war ich halt 0. Nee, 84 war Japan. Ja, ich sag nur, Deutschland 88. Damals war ich dann 0 und ja. Da in Deutschland war ich halt eben 4. Ja, das ist so. Ein bisschen früh gewesen. Sehen aber, Sie ja. Die tollen Abenteuer von und dann ging das los. Ne? Den fand ich auch wirklich toll, den Sprecher. Im heutigen Abenteuer trifft Colt eine Lehrerin aus einer kleinen Stadt im Grenzgebiet, die ihm eine Lektion in Sachen Liebe erteilt. Aber die Outrider kennen die Bedeutung dieses Wortes nicht. Werden sie Colts Romanze zerstören oder können die Star-Sheriffs ihre Übergriffe abwehren? Versäumen Sie nicht dieses aufregende Abenteuer von Saber Rider und die Star-Sheriffs. Also, übrigens ganz kurz, wo wir gerade noch über die Intro ja. geredet haben, US-Intros von Dale Shacker, keine Ahnung, was er noch gemacht hat. Super Recherche. Japanisches Intro ist von Osamu Totsuka. Den kennt man aber, glaube ich, ne? Ich jetzt nicht. Aber im amerikanischen Original übrigens noch ein Fun Fact. Tress MacNeille hat im amerikanischen Original auch eine Stimme übernommen. Und zwar ist Tress MacNeille bei den Simpsons ganz, ganz aktiver Sprecher oder Sprecherin. Unter anderem Agnes Skinner. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die vielleicht sogar noch irgendwie andere große Rollen gemacht hat. Ist ja jetzt auch bei den Simpsons keine große Rolle, ne? Also wie viel Zeilen hat Agnes Skinner bei den Simpsons? Insgesamt 3? Nee, aber der Name ist auf jeden Fall, also mir viel, viel, ich glaube, ich habe mir das nur aufgeschrieben, aber ich bin mir sicher, die hat noch viel mehr gemacht bei den Simpsons. Ja, aber insgesamt ja der Cast sowieso gut. Wir können uns die Folgen auch nochmal angucken, die sind ja schon nach einem ziemlich strikten Plan so, ne? Du hast ja gerade schon mal kurz gesagt, wir haben also immer diesen, irgendwie unsere Guten und wir haben immer einen neuen Bösewicht. Und jetzt stecken immer irgendwie die Outrider dahinter oder die Menschen verbünden sich mit den Outridern, weil sie davon irgendwas erhoffen, genau, Reichtum Profit, oder Macht oder so, genau. Und es gibt in jeder Folge einen großen Kampf zwischen Ramrod, der sich dann von dem Raumschiff in den Roboter verwandelt. Und der Renegade. Mit einem Outrider-Roboter, der genauso groß ist, nämlich einem Renegade, ganz genau. Die nennen sich manchmal auch zwei, glaube ich, sogar in einem. Ja, so. Gibt es vielleicht auch. Die sehen jede Folge sehen die Renegades anders aus, also die großen Roboter der Outrider. Das finde ich cool. Das ist ziemlich cool, ja. Und die haben halt immer so diese klassische Mech-Formation. Ne? Die sehen immer aus wie aus Gundam oder irgendwie, was weiß ich, alles mögliche. So Metal Gear Solid ist ja auch irgendwie, alle Viecher bei Metal Gear Solid sind auch irgendwie so richtig Riesen-Mechs. Aber es sind halt manchmal so Humanoide. Ja. Es gibt auch eine Folge, manchmal da kommt Insektoid, so ein Insekt. Finde ich auch cool. Finde ich auch geil, so eine Spinne oder so. Oder so eine Gottesanbeterin oder sowas. Alles in so Roboter-Mech-Form. Ziemlich cool, ja. Aber es läuft immer darauf hinaus, dass sie mit ihren Fahrzeugen dann in diesem großen Raumschiff zusammenkommen. Also sie können halt mit dem Pferd, mit dem Raumgleiter und mit dem Auto in den Ramrod reinfahren durch so eine Rampe und dann kommt, das kannst du vielleicht, oder das können wir. Das können wir jetzt hier gerne einführen. Kommt immer der gleiche Spruch, also Ramrod übernimmt die Steuerung, hoch damit und raus mit ihnen und dann sieht man in so einer Animation, wie eben aus diesem Raumschiff so ein Kampfroboter wird. Genau, und das ist, glaube ich, auch so dieser Moment, wo du drauf wartest in jeder Folge. Ja. Das ist genau wie bei He-Man, wenn er sein Zauberschwert zieht und von Prince Adam zu He-Man wird. Oder bei den Power Rangers, wenn sich alles zusammenfügen. Genau, oder wie bei Captain Planet, wenn er sich verwandelt. Wenn dann alle irgendwie ihre Ringe und ihre Macht irgendwie verbinden. Genau, Liebe, Erde, Wasser, Feuer. Der Liebe war immer doof. Ne? Naja, der war irgendwie so. Alle haben sowas Cooles und jetzt Liebe. Ja, alle. Aber gehört dazu. Gehört dazu, Liebe, ne? Ist Captain ein Teil. Captain Planet ist halt nicht Captain Planet ohne Liebe. Richtig. Aber richtig, und deswegen, du hast halt jede Folge irgendwie hast du entgegengefiebert quasi, wann kommt dieser Moment, wann wird Ramrod endlich zum Riesenroter und dann kämpft er gegen den Renegade und da kam immer folgendes Intro. Ramrod wird ab sofort die Steuerung übernehmen. Bestätige, übernehme Steuerung. Kampfbereitschaftsphase 1. Hoch damit und raus mit ihnen. Volle Energie und fertig ist die Ramrod Infanterie. Ja, oder Einführung sozusagen. Also es gab immer diese Sequenz, wo einfach Ramrod quasi sich verwandelt hat von diesem riesigen Gleiter, Raumschiff zu diesem Roboter quasi. Ne? Und im Endeffekt das ist ja wie so ein riesiger Quader gewesen, das Raumschiff. Ne? So links, rechts, hinten die Düsen so und vorne die Schnauze war halt einfach so das Cockpit. Und dann ging einfach bei der Verwandlung dann quasi in der Mitte des Raumschiffs, also des Frachtraums, jetzt mal optisch gesehen würde man vermuten, dass der große Frachtraum oder Personentransportraum, was weiß ich, wenn man geht dann in der Mitte, gehen so die Deckel auf und klappen sich so irgendwie um das ganze Ding so nach hinten hin rum und das bildete dann quasi die Rückseite von Ramrod. Und das eröffnete dann den gesamten Roboterkörper. Die Beine waren so die Düsen, die sind so eingeklappt, die fahren dann quasi so aus. Und die Arme sind so an der Seite, die bewegt dann einfach so nach vorne sozusagen. Ne? Und das Cockpit klappt dann natürlich nach hinten zurück wie so eine Kapuze. Und das eröffnet dann den Blick auf das Gesicht und den Kopf von Ramrod, der auch einen Cowboyhut hat. Vollkommen unnütz, aber sieht natürlich super cool aus. Ja, und so wird dann die Star Sheriffs, die sitzen dann in ihren komischen, ja, so ich sag mal Cockpit-Stühlen, die werden dann von irgendwelchen so mechanischen Armen auf so ein Podest gehievt, dann dreht sich das ein paar Mal im Kreis, sieht so aus wie so ein Freefall-Tower in einem Vergnügungspark und dann landen die oben in dem Kopf vom Ramrod. Deswegen sagt er dann halt immer hoch damit und raus mit ihnen. Und dann sitzen die da oben in dem Kopf und gucken dann durch die Augen von Ramrod quasi dann nach vorne. Und jeder steuert halt einen Teil dieses Roboters. Ich glaube, da ist ja auch die Kanone. Genau, die Maverick Bodeneinheit. Genau. Warum das jetzt Maverick Bodeneinheit heißt und nicht Beine, weiß auch kein Mensch. So. Und er sieht dann natürlich nicht nur aus wie ein Cowboy, sondern wo wir gerade bei Sachen sind, die gut aussehen und unnütz sind, er hat auch einen Colt. Also Der Ramrod, dieser riesige Roboter, hat einfach eine Waffe, eine Pistole. Er schießt also einfach nicht aus den Armen oder aus irgendwie was Angebautem, sondern er hat eine Pistole, die er ziehen muss. Was ja total null Sinn macht. Das ist ja auch eigentlich, wenn du schon so ein Ding konstruierst, überhaupt irgendwie diese Mechanik da einzubauen, dass er erstmal mit seinen riesigen Roboterfingern irgendwie so durch Pneumatik und Hydraulik so eine Feinfühligkeit entwickeln Finger muss. Bewegen, ja. Genau, um dann so einen gigantischen Metallcolt irgendwie da rauszuziehen aus seinem Halfter und dann auch noch zu zielen und abzudrücken, das ist vollkommen absurd. Anstatt ihm einfach direkt so eine Pistole in den Arm zu bauen. Ja, so. Wie bei Mega Man oder Metroid oder was weiß ich. Das gab es ja bei Power Rangers auch schon. Der hat ja auch schon ein Schwert gehabt, der Megazord. Also wie viel Sinn das macht, weiß ich nicht. Aber wo wir auch gerade bei unsinnigen Sachen sind. Es ist egal, es sieht halt ultra cool aus. Ja, wie das Roboter fährt. Genau, wie Steed. Steed macht null Sinn. Also die beiden anderen, der Bronco Buster, ne, macht ist halt Sinn, ist ja. ein Flieger ja. und der Red Fury Racer, genau. Ist halt, das sind Fahrzeuge so, ne? Fertig. Macht, ja. Machen irgendwie Sinn. Bis dahin gehe ich mit. Boah, richtig. Dann kommt Steed. Aber dann kommt das Roboterpferd. Das ist übrigens eine Schweizer Flagge auf der Brust hat. Habe ich das richtig gesehen? Hat könnte sein. Ja, ich glaube ja, es ist ein weißes Kreuz auf rotem Grund. Ist das nicht Schweiz? Könnte sein, ja, doch, du hast recht. Gut. So, das nur mal nebenbei. Also okay, an Flaggen wurde auch nicht gespart. Offensichtlich ein Schweizer Pferd. Ja, kann gut sein. Ja, keine Ahnung. Und das Pferd kann fliegen. Ich glaube, Spinner, das sieht mir ja nicht in den Linsen. Ja, das hat auf jeden Fall genauso Düsen irgendwie in den Hufen, wie eigentlich die Star Sheriff selber schon in ihren Düsen-Jetpacks irgendwie die auf dem Rücken gebunden haben. Jetzt könnte man noch sagen, okay, wenn die Outrider mit ihren komischen Flugmopeds da kommen, das sind ja sowieso Motorräder, sehen die aus. Die sehen so ein bisschen aus wie bei den, wie diese Fluggeräte, die Stormtrooper bei Star Wars auf dem Ewok-Planeten. Nur, dass sie an den Seiten halt noch so Kassetten haben, so viereckige Aufbewahrungsboxen, wo dann super viele Raketen rausgeschossen werden. Ja. Aber so sehen die aus. Halt auch kein richtiges Cockpit, sondern die sitzen frei. Da so drauf. Genau, da könnte man aber noch sagen, okay, mit einem Flugrucksack gegen so ein Gefährt ist es irgendwie unfair. Dann hat man keinen Schutz irgendwie. Deswegen Flugzeug und Wagen lasse ich gelten. Aber wenn noch erstmal, wer baut denn ein Roboterpferd? So, was sich so bewegen kann. Allein dieser ganze Bewegungsablauf. Ich weiß nicht, wie viele Muskeln bei einem richtigen Pferd beteiligt sind. So ein Ding dann braucht, aber wie viele mechanische Gelenke braucht so ein Ding? Und wenn es doch sowieso fliegen kann, warum hat es denn nicht steife Beine, sieht aus wie ein Pferd und kann fliegen? Also warum sollte ich denn mit so einem... Warum muss das überhaupt so laufen? Warum sollte ich damit galoppieren, wenn es fliegen kann? Ja, es ist absolut absurd. Also es macht null Sinn. Natürlich eine Sache, wo wir uns früher nie drüber Gedanken gemacht haben. Wir fanden es einfach mega cool. Ich wollte es haben. Ich habe immer gedacht, das ist cooler als mein Fahrrad. Ja, klar. So, damit zur Schule reiten wäre der Wahnsinn. Es macht auch total Sinn. Also ich meine, die saßen an ihren Reißbrettern, die Designer von der Serie, und haben sich gedacht, ja okay, dann machen wir hier Science Fiction mit Western. Auch ein blindes Hund trinkt mal einen Korn. Ja. Und dann wurde natürlich nachgedacht, ja, was machen wir denn? Ja, ein Charakter, der heißt dann Colt und der hat einen Cowboy-Hut auf und der ist ein richtiger Cowboy-Typ. Und der andere, der hat irgendwie so ein Säbel, weil also ich meine, die Kavallerie, die hat ja auch mal ein Säbel dabei, ne? Macht auch noch Sinn, dann sitzen die auf dem Pferd, ja, alles klar. Aber damit das im Weltraum irgendwie Sinn ergibt, da kannst du ja keine richtigen Pferde irgendwie da durch die Atmosphäre schicken, die platzen ja. Ja, muss halt ein Roboterpferd sein. So. Aber dass er dann überhaupt ein bewegliches Pferd sein muss. Aber da machen sie sich keine Gedanken drüber. Ist egal. Das ist einfach total geil. So ein Science-Fiction-Western-Roboterpferd. Ist doch mega cool. Ja, das gab es ja bei den Galaxy Rangers auch schon. Ja, klar. Die reiten ja auch schon auf Roboterpferden. Auch da, gut. Oder auch die Idee bei den Silverhawks. Warum haben die Flügel zwischen Arm und Brustkorb, die sie ausfahren können, um dann da durch die Gegend zu gleiten? Die könnten doch auch, wenn die schon so hochtechnisierte Weltraumanzüge haben mit ihren Schnabelhelmen und was weiß ich, Visoren, die dann irgendwie mal aufziehen und so weiter. Warum nicht da auch einfach irgendwelche Jetpack-Düsen und gib ihm so, ne? Nee, die haben so Flügel, die können ja ausfahren. Die haben Flügel. Das ist doch auch, die müssen doch auch, was weiß ich, geölt werden oder dann rosten die ein oder das ist doch eigentlich fehleranfällig ohne Ende. Die waren partly metal, partly real, so, ne? Ja. So heißt es ja im Intro. Ja, okay, ja, keine Ahnung warum. Macht null Sinn. Keine Ahnung. Die Ästhetik ist ganz toll. Macht null Sinn. Aber Space Western funktioniert ja. Wir haben ja gerade schon mal so ein bisschen überlegt, Space Western, woher kennen wir das? Wir hatten jetzt schon gesagt, Bravestar. Ich kenne es hauptsächlich erstmal von Saber Rider. Mhm. Ich weiß gar nicht so genau, wie Bravestar zum Beispiel oder Galaxy Rangers. Galaxy Rangers, wer da irgendwie zuerst irgendwie unterwegs war. Aber die waren ja eigentlich alle relativ zeitgleich. Ne? Aber wir haben noch Cowboy Bebop gerade noch genannt. Stimmt. Auch ein ganz toller aber Anime. Cowboy Bebop Ende 90er erst, ne? Ja, 97. Aber auch halt auch Space Western auch toll. Ja, fantastisch. So, und dann haben wir uns noch kurz über Wild Wild West unterhalten und dann haben wir uns ja überlegt, ist ja nun mal eine Tatsache, dass eben George Lucas sich auch schwer am Western-Genre bedient hat. Klar. Dass ja viele Star Wars-Sequenzen auch ziemlich westernlastig sind und wahrscheinlich kommen da die Inspirationen auch am ehesten her. Will ich jetzt keinem unterstellen, habe ich aber zwischendurch einfach so gedacht. Macht schon Sinn. Ne, denn ich sag mal, so diese Wüstenplaneten und ich sag mal, Han Solo ist ja auch im Grunde von Colt jetzt nicht so ganz weit weg. Nee, klar, so vorsichtig, sicher. Mal, ne? So vorsichtig mal so eingestreut, so ohne dass ich da jetzt einfach auf die Füße... Schmuggler, Schrägstrich Kopfgeldjäger, mhm. Und der hat da auch seinen Blaster, ne? Und also seine Laserkanone, die so ein bisschen wie so ein Colt irgendwie funktioniert. Und das funktioniert gut. Also ästhetisch funktioniert klar. Science-Fiction und Western gemixt toll. Ne? Und dann dieses Mecha-Ding noch drin. Ich finde das ja sowieso geil. So, das ist genau wie mit He-Man. Da hast du halt Science Fiction und Fantasy. Ne? Der rennt da in seinem Fell-Lendenschutz rum, sieht aus wie Conan. Und dann kommt da Man at Arms und der hat da irgendwelche Laserkanonen in seinem Armschienen eingebaut. Ne? Mhm. So, aber He-Man haut allen auf die Fresse und hat sein Zauberschwert so. Ja. Und rennt dann Lendenschutz und so Panzer rum, ne? Und so, ne? Und auch alle anderen, die haben ja auch irgendwie auch mechanische, also stumpfe oder scharfe Hiebwaffen. Ja. Aber dann irgendwelche, was weiß ich, dann kommt der Trapjaw an und der hat da irgendwelche Metallprothesen, mit denen er, also die halt mechanisch und aus, ne? Das ist auch dieser komische Mix, aber das ist halt diese Faszination, wo du einfach dann sagen kannst, okay, es ist nicht nur Fantasy, es ist nicht nur Science Fiction oder es ist nicht nur Western, sondern alles so gemixt, dass da, die kommen halt mit jeder verrückten Idee kommen die durch. Ja, weil und das ist das Coole daran. Richtiges Science Fiction ja oft auch nicht so actiongeladen ist, habe ich das Gefühl, sondern immer einfach sehr wissenschaftlich. So. Mhm. Ich meine, jetzt wenn du Star Trek mal nimmst und das mal vergleichst mit Star Wars, so, klar. Ne, ich habe nichts gegen Star Trek, um Gottes Willen, aber da geht es halt auch viel um Technik und um Sachen, die so wirklich funktionieren könnten. Und bei Star Wars hast du dann halt eben die Macht und dann hast du irgendwie so ein bisschen noch so Samurai-Aspekte da drin, eben mit Laserschwert, wo man sagt, warum braucht man ein Laserschwert? Oder ein Lichtschwert? Ja, warum musst du dir einen Lichtschwertkampf liefern, wenn du den anderen einfach abschießen kannst? Einfach abschießen kannst, ja. So ein Lichtschwert. So. Es ist einfach so, ne? Und das ähnlich ist es ja da auch. Also warum brauchst du Roboterpferde? Warum braucht der Roboter einen Colt? Warum brauche ich einen Colt und eine Laserpistole, die aussieht wie ein Colt? So. Warum braucht einer einen Säbel? Mhm. So, und der ist doch nicht mal irgendwie aus Laser, sondern ist einfach nur ein Säbel. Weiß man nicht, macht man sich als Kind keine Gedanken drüber. Funktioniert aber dann irgendwie doch eigentlich ganz gut. Ja, so, klar, funktioniert, ne? Halt gut, macht Spaß, ist cool, ja. So, jetzt haben wir gerade schon über die Sprücheklopferei gesprochen und das ist ja eigentlich auch fast mein Lieblingsthema, ne? Also ich finde, die Serie lebt gar nicht so sehr von der Handlung und von dem, was da so passiert, sondern ich finde, die lebt einfach von den Dialogen und von sensationell lustigen Sprüchen, die in die meiste Zeit ja Colt abliefern, ne? Also ich habe letzte Tage noch eine Folge geguckt. Der Fireball auch. Fireball auch, aber ich finde Colt mehr. Am wenigsten noch der Saber Rider. Hallo? Wow, wo seid ihr denn hergekommen? Deine Mutter hat uns geschickt. Sie will, dass du endlich dein Zimmer aufräumst. Null Problemo. Ja, aber selbst ab und an bringt selbst April mal einen verrückten Spruch. Das stimmt, irgendwie ja. So einen blöden Karlauer. Aber Colt und Fireball, die sind schon ganz vorne mit dabei, auf jeden Fall. Ja. Manchmal machen selbst die Outrider und sogar Nemesis irgendeinen richtig dummen Spruch. Whoopity-Io, es geht zur Jagd, geliebte Fieslinge. Ich sollte meine Begeisterung besser noch etwas zügeln. Das stimmt, ja. Das stimmt. Also da ist wirklich viel Humor mit eingearbeitet, ne? Ich glaube, die fügen wir einfach zwischendurch mal so ein. Auf jeden Fall. Ihr habt jetzt schon ein paar gehört zwischendurch und höchstwahrscheinlich, ich schneide die später dazu, aber ja, es ist einfach absolut fantastisch. Ich habe im ersten Moment unweigerlich an die Deutsche Synchron gedacht, eine Synchronfirma, die es auch immer noch gibt. Mhm. Eigentlich so die älteste deutsche Synchronfirma, die damals aber tatsächlich für die Synchronisation von Bud Spencer und Terence Hill. Mann, der sieht ja aus wie Karl-Heinz. Extraordinär, ja. Und vor allen Dingen auch die zwei verantwortlich waren. Aber Archie, der Archie ist doch nicht nass, nur das Knickebockerfüßchen. Die zwei mit Tony Curtis und Roger Moore. Ja, eine Serie, die im Original, im britischen Original, beziehungsweise ich glaube, es war eine amerikanische Produktion, aber es sind ja zwei britische Hauptdarsteller. Jedenfalls, die waren furchtbar gefloppt, die Folgen. Deswegen gab es auch nicht so viele. In Europa allerdings war die Serie halt sehr beliebt, weil die bei der Übersetzung irgendwie viel dazu gedichtet haben. Allen voran die Deutschen, die einfach extrem viel Humor mit eingebracht haben. Und gerade so off-camera, wenn sich einer umgedreht hat von den beiden Hauptcharakteren, dann wurde dem halt irgendein dummer Spruch mit irgendwie quasi eingeblendet. Und gut Nächtele, euer verschlafener Schleimschaft. Sleep well in your Bettgestell. Was man ja auch von Bud Spencer und Terence Hill so kennt. Und das hat damals einfach für wahnsinnigen, großartigen Humor gesorgt. Und ich habe eigentlich beim Saber Rider gucken gedacht, das muss doch dasselbe Studio gewesen sein. War aber nicht. Deswegen meine einzige Vermutung, auch dazu habe ich nichts irgendwie recherchieren können, worauf das zurückzuführen gewesen sein könnte, wo dieser Witz in der Synchro herkommt. Ich vermute einfach, dass da Christian Tramitz zu seiner Finger mit dem Spiel hatte, der ja einfach auch später extrem viel Comedy und Klamauk gemacht hat. Allen voran natürlich mit der Bully-Parade, aber Ich vermute mal, der hat da einfach irgendwie ein paar Sachen irgendwie gebracht, hat da so ein bisschen so die Figuren, hat denen irgendwie so ein paar lustige Sprüche in den Mund gelegt und hat sich das so etabliert. Ja. Die ersten 2-3 Folgen waren auch noch nicht ganz so krass, später wurde es dann irgendwie mal witziger. Ja. Und das ist echt, also da sind auch Anspielungen auf I Shot the Sheriff von I Shot the Sheriff, Bob Marley. But I didn't shoot my Anwalt. Das war auch ein sensationeller, but I didn't shoot my Anwalt. Da musste ich so lachen. Und er sagt, I shot my Renegade. And I didn't shoot. Oder didn't shoot my Anwalt. Ja, vollkommen irgendwie so. I shot the Renegade, but I didn't shoot my Anwalt. Absurd. Er sagt auch irgendwie, c'est la vie, bis zum Knie, vertraue einem Outrider nie oder so. Ja, er genau. Was für ein sensationeller Unsinn. Dinger, ne? Ja, das ist schon wirklich witzig. Aber da musste ich auch lachen, bei I shot the Renegade. Ja. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein. Da brauchst du gar nicht so blöd zu lachen, du Dödel, du. Oder auch irgendwie in einer Folge, da machen... Saber Rider und Colt oder Saber Rider und Fireball irgendwie dann beide gleichzeitig singen dann Everybody Was Kung Fu Fighting, so gut, ja. weil die sich da gerade irgendwie am Bekriegen waren. Ne? Ja. Jetzt damit ein bisschen Kung Fu. Kung Fu Fighting. Und nur so Dinger passieren, aber auch die ganzen Sprüche, die so total typisch eigentlich für diese Übersetzung und Synchroarbeit von der deutschen Synchron waren. Die sind so diese Wortwitze oder so Wortverdreher auch. Zum Beispiel in einer Folge gibt sich irgendwie Fireball und geben sich Fireball und noch wer oder was, geben sich als Bauern aus und gehen in so eine Scheune rein und die sind aber von den Outrunnern besetzt und dann kommen die rein irgendwie und sagen: Aber ich hab dich hier rumschnüffeln sehen, dich und deinen Jungen. Schnell rumhüffeln, das würde mir im Traum nicht einfallen. Und also solche Wortdreher, die einfach nur gar keinen Sinn machen, aber damals so total, das ist wie Tschüssikowski, das sagen die auch tatsächlich nämlich ein paar Mal und ich kannte das nur von die zwei und das ist halt eine 70er-Serie so und ich vermute einfach, dass die da sich Inspirationen geholt haben und solche Dinge damit eingebaut haben, aber es war halt irgendwie dann doch nicht dieses Studio, deswegen, aber es ist sehr, sehr ähnlich, vielleicht war es einfach nur der Zeitgeist der deutschen Synchroarbeit. Kann gut sein, aber auf jeden Fall gefällt die mir sehr gut und ich sehr, musste sehr gut. Mir ist das als Kind nicht so aufgefallen. Da war ich wahrscheinlich einfach zu sehr fixiert darauf, wann verwandelt sich Ramrod und wann geht es richtig rund. Aber die Dialoge jetzt, wenn ich es jetzt gucke, dann finde ich die wirklich gut. Und wir haben ja gerade auch schon besprochen, dass die Dialoge und die Synchro und so, also jetzt zum Beispiel He-Man in Masters of the Universe deutlich überlegen ist. So, ne? Also das ist wirklich, man kann die wirklich gut gucken. Das ist intelligent geschrieben. Allerdings, ja, die Handlung ist halt das Problem. Ne? Also auch spannend, aber mehr als 2 Folgen gehen für mich halt persönlich trotz allem nicht. Ja, ich habe halt tatsächlich echt zum Teil... Du hast richtig gebinged, ne? Ich habe richtig hart gebinge-watched, ja. Ich habe richtig irgendwie dann so an einem Tag mal so 5-6 Folgen hintereinander weggezogen und... Könnte ich nicht. Oh, das sind die Renegades. Wir müssen sofort zu Ramrod und zwar Tempo di Flotto. Irgendwie hat das ganz gut geklappt. Ich muss dazu sagen, ich habe dabei auch nebenher was anderes noch gemacht. Die liefen, die Folgen, und dabei habe ich dann was anderes gemacht. Das funktioniert ganz gut. Mhm. Denn das, was du hörst, das reicht aus. Dann guckst du ab und zu mal hin, das stimmt, und denkst du, ja, ist cool. Die Ästhetik ist halt eh immer dieselbe. Du kannst halt alles ganz gut vorstellen. Es gibt natürlich ein paar Szenen und Folgen, so da guckst du dann eher mal hin, aber dann merkst du auch irgendwie beim Hören, okay, jetzt wird es gerade ernst. So, dann bist du ein bisschen aufmerksamer. Aber wenn die da irgendwie gegen die Outrider kämpfen und da rumballern, so, ja, das sieht halt immer gleich aus. Das sieht immer gleich aus, das stimmt. Mir fällt übrigens gerade ein, die Outrider, du hast gerade auch wieder ein paar Star Wars-Referenzen genannt. Mhm. Und Space Western, auch ein bisschen Star Wars und so weiter. Ist dir mal aufgefallen, dass die Outrider selbst, die klassischen Soldaten von den Outrider, ne, die haben ja eine so Uniform an sozusagen, ne, die ist so braun, dann haben die wie so eine Art Patronengurt um, so einen fetten, und die haben so einen relativ langen Kopf, ja, ne, und dann haben die auch so einen Visor drin. Ist dir mal aufgefallen, dass die einfach original aussehen wie Chewbacca? Die Outrider? Nein. Dieses der braune Look. Ach so, mit dem Patronengurt. Und dann dieser Patronengurt, der genauso aussieht wie Chewbaccas Patronengurt. So große, silberne Vierecke, aber zu einem Gurt zusammengebunden quasi. Ja. Chewbacca ja auch, der hat kein Patronengurt, ist ja mehr so, da hat er so Klamotten wie so ein Bettgürtel oder was, ne? So ähnlich. Aber so, und dann auch der Kopf, weil Chewbacca hat ja auch so einen langen Kopf. So. Nee, stell dir die mal vor, ja, so gegenüber. Auch beide braun so, ne? Ja. Ja, vielleicht. Man kann das ja den Leuten dann nur unterstellen. Aber ja, stimmt. So ein vielleicht absoluter Zufall, ne? Vielleicht sein. Absicht, keine Ahnung. Aber mich haben die Outrunner immer die ganze Zeit an Chewbacca erinnert. Volle Kanne. Ja. Ganz komisch. Also vom Design her wäre einfach noch eine weitere Star Wars Anspielung, die vielleicht Sinn ergibt. Keine Ahnung. Ja. Gut. Die Outrider. Wie kann sich da ein Mensch mit den Outridern verbünden? Es gibt Stinktiere, die für einen Pups alles tun würden. Ihr wisst schon, was ich meine. So, jetzt haben wir über die Serie gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie toll wir die Musik finden, wie toll wir die Synchro finden. Über die Handlung haben wir jetzt eigentlich auch gesprochen. Jetzt muss man auch nicht jede Folge vielleicht. Ich könnte höchstens, bevor wir das abschließen, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber so handlungsmäßig nochmal ganz kurz. Interessant wird es halt, ich habe ja schon gesagt, dass es irgendwann so ein bisschen politischer wird, ne? Mhm. Dass auch diese vor allen Dingen ab dem Zeitpunkt, wo halt Commander Eagle irgendwann von den Outrunnern zurückkommt und sagt, ey Leute, die wollen eigentlich auch nur so ihre Ruhe haben, so wir müssen vielleicht mit denen einfach mal Frieden schließen. Bis es irgendwie dazu kommt, das dauert lange und da müsst ihr irgendwie lange dranbleiben, bis es dann irgendwann spannender wird, aber dann wird es echt heikel und auch gegen Ende der Serie wird es halt noch spannender. Da passieren auch Dinge, die sind irgendwie unerwartet. Und das ist ganz cool. Und vor allen Dingen am Anfang ist es nicht so, aber später gibt es mehrere Folgen, die halt ein To Be Continued am Ende stehen haben. Das heißt, da gibt es dann irgendwie Geschichten, die folgenübergreifend ablaufen. Und vor allen Dingen gibt es auch Charaktere, die aus älteren Folgen nochmal neu auftauchen. Und so wird das ganze Universum so ein bisschen glaubhafter. Und es ist nicht immer nur wie ganz am Anfang, jede Folge gehen die Star Sheriffs irgendwo hin, wo die Outrider gerade Stress machen, dann lösen die halt auf. Am Ende gibt es einen Kampf zwischen dem Ramrod und dem Renegade und dann ist alles gut und dann lachen alle und fertig. Das ist tatsächlich später ein bisschen diversiver, deswegen ich finde tatsächlich, es lohnt sich alles zu gucken, wenn man da Bock drauf hat, weil es einfach da irgendwann ein bisschen heißer hergeht und da auch ein bisschen das Ganze ein bisschen deeper wird. Ja. Ne? Also von daher, das wollte ich eigentlich nur nochmal abschließen, gerade diese To-Be-Continued-Geschichte, dass die sich da irgendwann angefangen haben, Gedanken zu machen, wie man erstens die Leute wahrscheinlich bei Stange halten kann, um weiter zu gucken. Ist natürlich immer mit einem Cliffhanger gut zu arbeiten, ist praktisch, aber es lohnt sich auch, weil es einfach spannend ist, ne? Weil die Geschichten dann einfach ein bisschen ausgedehnter sind. Das stimmt. Wir sitzen in der Falle. Was sollen wir tun? Wie können wir sie nur aufhalten? Ralf wird schon was einfallen. Ich wette, du hast auch schon eine Idee, wie wir hier rauskommen. Hm. Oh klar, ich habe eine Idee, Kumpel. Ich werde sie einfach ein bisschen mit guter Beinarbeit verwirren. Was meinst du damit? Io mio nichts verstehe. Meine ganz persönliche Interpretation des angebrochenen dreifachen Ritt Doppelwopperburgers. Aber eigentlich wolltest du auch eine andere Sache hinaus, glaube ich, ne? Ja, ich wollte darauf hinaus, ob wir uns jetzt nochmal ganz kurz beschäftigen, einmal vielleicht mit der Toy-Linie, also mit den Spielzeugen. Wir können später auch nochmal ganz kurz über das Hörspiel, oder beziehungsweise das Hörspiel einmal kurz zumindest erwähnen und über das geplante Videospiel können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz sprechen, denn wir sind ja auch beide große Videospielfreunde. Kann man so sagen. Genau. Ich bin ja grundsätzlich, was so Actionfiguren angeht, immer interessiert und dabei. Und ich habe als Kind auch einfach viel besessen. Also ich hatte viel Masters, ich hatte viel Mask, ich hatte viel Turtles. Ich hatte nicht ein einziges Spielzeug von Saber Rider. Nicht eins. Nee, die gab es halt auch einfach nicht in Europa. Die gab es halt einfach nicht in Europa so. Es gab ja von allem Spielzeuge irgendwie. Warum gab es das nicht? Weiß ich nicht. Ich konnte mir die im Internet mal so ein bisschen angucken, die Spielzeuge. Mich, weiß ich nicht, hauen die nicht vom Hocker. Dich so? Also der Ramrod ist schon cool irgendwie, ne? So, den gibt's, der Ramrod ist cool, da gibt's irgendwie, da gibt's auch so zwei, drei Versionen von. Mhm. Vor allen Dingen später kam dann irgendwie noch eine, die war dann irgendwie aus Vinyl, beziehungsweise Hartgummi oder was. Aber der ursprüngliche Ramrod, der war halt auch verwandelbar und aber insgesamt irgendwie nicht ganz so geil wie jetzt beispielsweise so die krassen Transformers-Spielzeuge. Das wollte ich jetzt gerade sagen, weil du gerade sagst, das ist verwandelbar, ne? Dann halt Transformers. Ja. So, ne? Und es gab halt Transformers, ey, da konntest du sonst was mit anstellen. Das war der Hammer, ne? Und du hast schon recht, also auch selbst die Actionfiguren, weiß ich nicht, die Also He-Man, Turtles, egal was, die waren alle irgendwie so von der Production Value her, waren die cooler als die paar Mannequins von den von Saber Rider und The Star Sharers, weil das Problem ist ja, glaube ich, auch, du hast da einfach kaum Charaktere. Es kommt Charaktere. Du hast die drei Hauptcharaktere oder die vier Hauptcharaktere. Ja, und dann könntest du vielleicht noch einen, theoretisch könntest du noch einen Jesse Blue machen, dann könntest du vielleicht noch einen Nemesis machen und gehen wir mal davon aus, du hast vier Hauptcharaktere. Dann die vier Bösen, also die drei Offiziere, Nemesis, Ramrod, dann vielleicht noch den Trooper da, der da rumrennt. Dann hast du vielleicht 10, 12 Figuren. Ja, wie viele Figuren gibt es bei Masters? Da kannst du eine Welle machen. Ja. Ich glaube 96 Figuren, ist das richtig? Weiß ich nicht, oder fast 90, aber super viele. Du hast so viele Wellen gehabt und vor allen Dingen auch Fahrzeuge ohne Ende. Wie viele Turtles-Figuren gibt es? Ja. Da hast du halt auch nur die Turtles. In anderen erstmal Outfits. Wie viel? Ja, da hast du auch sensationelle Outfits. Ja, das ist dabei. Eine eigene Folge, die wir mal besprechen müssen. Ja. Also von Armee über Sport. Kennst du die Grusel-Turtles, wo ein Turtle Dracula ist, einer ist die Mumie, einer ist ein Werwolf. Und macht gar keinen Sinn. Null. Denen zu spielen hat überhaupt keinen Spaß gemacht, weil irgendwie die haben in meinem Spielgefüge haben die ja gar keinen Sinn ergeben. So. Star Trek-Turtles. Ja. Gibt es, ist der Wahnsinn. Ich weiß, dann haben die Offiziers auch nicht voran und so weiter. Aber halt auch die Bösewichte. Wie viele Bösewichte, wie viele coole Bösewichte du da hast. Da kannst du richtig Kohle mit verdienen. Ich weiß nicht, aber das ist ja genau der Punkt gewesen. He-Man, Turtles, Mask oder Transformers, da waren die Serien dafür da, um das Spielzeug zu promoten und Kohle mitzumachen. Und hier eben bei Saber Rider nicht, ganz genau. Du hast bei Saber Rider einfach eine storybasierte Serie gehabt, wie bei vielen, vielen anderen japanischen Anime-Serien. Und da hast du halt irgendwie nicht 20.000 Millionen Charaktere gehabt, aus denen du Actionfiguren machen konntest, sondern du hast ein paar Hauptcharaktere gehabt und dann gab es ein paar Spielsachen, aber damit sind die nicht reich geworden. Ja. Obwohl ich auch gar nicht sicher bin, ob die Turtles waren, glaube ich, nicht. Ja, da war auch erst die Serie da und dann das Spielzeug, aber das ging Hand in Hand. Das war ursprünglich halt ein Comic. Ne? Genau, also. Und dann haben die eine Serie und eine Toyline gemacht, weil die gedacht haben, da kann man Geld mitmachen. Ja, aber He-Man ist natürlich aber da. Ja. He-Man ist natürlich das Vorzeigebeispiel, ja. Ja, oder vielleicht fast noch eher Pokémon, ne? Also, wie Pokémon? Naja, Pokémon ist ja im Grunde auch eine Werbesendung, nur damit, ach so, damit die Sendung, Karten verkauft werden, die Sammelkarten. Wobei das Computerspiel oder das Gameboy-Spiel halt zuerst da war. Ne? Ja, ne, also gut. Ja gut, also mich haben die nicht vom Hocker gehauen. Du hast gerade Bilder da. Ja, die können also die Zuschauer Ramrod natürlich jetzt nicht sehen. Der Ramrod sieht cool aus. Also wenn du den hast irgendwie und der steht im Regal, das ist schon ein schönes Ding. Es gibt einen Ramrod von Bandai, der ist wirklich, der sieht geil aus, ohne Frage. Den kann man auch halt irgendwie leicht verwandeln. Das heißt, du kannst in der Raumschiffform kannst du den haben oder du kannst ihn als Roboter halt verwandeln, als ne, dieser Cowboy. Vor allem, wenn es den ja nicht gibt in Europa und in Amerika oder zumindest in Europa nicht, dann hat man ja auch eine gute Chance, den als Bismarck zu erwischen. Das ist natürlich schon cool, ne? Ja, genau. Es wird dann auf der Verpackung stehen Bismarck drauf. Ich finde Bismarck eh cool, habe ich das schon mal gesagt gerade. Das habe ich auf jeden Fall schon mal gesagt, als wir Pause hatten. Definitiv. Aber Bismarck finde ich cooler. Auch cool. Naja, und dann gibt es natürlich hier den Saber Rider auf seinem Steed irgendwie. Die Figuren, den sehen von den Figuren sind doch lieblos, Hauptmannequins, ne? Die sehen einigermaßen lieblos aus, obwohl die, ich sag mal, die sehen schon seriengetreu aus, auch so vom Maßstab her und Colt mit seinem Hut und so weiter. Und die Flaggen auf dem Helm drauf. Aber detailarm. Aber genau, richtig, auch sehen nicht besonders beweglich aus. Man sieht irgendwie die Scharniere zum Teil, ist nicht so hübsch. Also geil sind die irgendwie nicht. Die sehen so ein bisschen aus wie die erste Welle an Power Rangers-Figuren. Falls du dich an die erinnerst. Im Moment gerade nicht so richtig. Und dann gab es halt noch so ein bisschen Kokolores hier, die Fahrzeuge. Natürlich Red Fury, ne? Der Road Leon heißt im Original. Oder der Bronco Buster oder so. Dann gab es irgendwie Sammelkarten und so Gedöns. Aber halt, wie gesagt, alles nicht in Deutschland. Deswegen, ich finde das interessant, recherchiert zu haben, was es alles gibt in Japan. Aber man hat ja jetzt an unserer Stelle einfach keine nostalgischen Gefühle wie zu all diesen anderen Spielzeugen, null, zu denen wir irgendwann auch mal Themen machen müssen. Ja, auf jeden Fall. Also null Nostalgie irgendwie, was die Spielzeuge angeht. Serie, ja. Ja. So. Und dann der nächste Punkt wäre ja das wäre ja ein Videospiel. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, dass es da noch keins gibt irgendwie. Verstehe also, ich auch gar nicht. Das ist ja in Produktion. So viel. Oder war in Produktion, ist ja mittlerweile abgebrochen. Nee, es ist nicht abgebrochen. Nein, es sollte ja eins grundsätzlich kommen. von irgendeiner Software-Schmiede für... Ach so, ein offizielles, oder? Ja, ein offizielles. Und das ist, glaube ich, mittlerweile abgebrochen. Und dann gibt es ja noch diese Kickstarter oder diese Crowdfunding-Geschichte da. Und das will er ja, glaube ich, der Typ, der das macht, will das ja für den Dreamcast irgendwie rausbringen, ne? Ganz genau. Also der hat angekündigt, das für Dreamcast und 3DS rauszubringen. Er wollte... Ach, dann ist das der gleiche. Dann gibt es nur einen. Alles klar. Ich meine auch. Also die nennen sich auch Team Saber Rider. Team Saber Rider, genau. Der hat per Kickstarter hat er angekündigt, irgendwie, ich mache ein Saber Rider-Spiel. Das ist quasi 16-Bit-Grafik, so wie man das so für Super Nintendo-mäßig kennt. Das ist auch so ein klassisches Run-and-Gun-Game. Macht auch total viel Sinn eigentlich so bei der Serie. Du rennst halt rum und schießt dann irgendwie die Outrider über den Haufen. Ich habe das Projekt tatsächlich gebackt, sozusagen. Also ich habe das unterstützt mit einem Pledge. Ich kriege, wenn das irgendwann mal fertig ist, hoffentlich, kriege ich eine Dreamcast-Disc zugeschickt, eine originale. Da habe ich mir den Tier sozusagen, den habe ich mir gekauft. Und ich kriege halt immer hier so Updates. Der letzte ist von Juli diesen Jahres gewesen, also von vor 4 Monaten, 3 Monaten. Und der ist da immer noch dran und hat irgendwie ein paar Sachen. Kann aber auch noch nicht absehen, wann es fertig ist. Nee, das leider nicht. Also irgendwie Veröffentlichungstermin oder so gibt es noch nicht. Aber er gibt immer mal wieder irgendwie durch, woran er gerade arbeitet und zeigt neue Animationsphasen, neue überarbeitete Sprites oder irgendwelche Szenen, ich sag mal Storyboards zu irgendwelchen Cutscenes oder so. Aber dass zu der Zeit damals sich nicht irgendein Spieleentwickler, einer der großen, die es ja gab, entweder jetzt, sagen wir mal, 8-Bit- oder 16-Bit-Ära, sich dieses Franchise geschnappt hat und da, ich meine, man hat ja zu der Zeit einfach alles verwurstet an Film und an Zeichentrick und hat das irgendwie zu einem Videospiel gemacht, oder? Ja, aber, also theoretisch ja, aber es gibt weitaus mehr zum Beispiel leider durchaus beschissene Filmversoftungen für NES und Super NES und Mega Drive und Master System, so in der Zeit, ja. Als dass es irgendwie Serien gibt. Ich meine, Power Rangers haben sie 2 Spiele schon auf dem Super Nintendo, das normale und das Fighting Game. Ja, die waren sogar beide gut. Die waren sogar beide Power Rangers gut. War halt auch später, aber so 80er Jahre, es gibt ein He-Man, also von He-Man gibt es irgendwie was für einen Commodore und für einen Amiga. Hast du das Commodore mal gesehen? Die sind alle fürchterlich. Du fliegst ja nur so rum, glaube ich dann. Alle fürchterlich, glaub, ohne Ende. Also PlayStation 2 gibt es auch noch. Die sehen scheiße aus, machen alle keinen Spaß. Ab der PlayStation 2 gibt es noch ein He-Man-Spiel, ist auch fürchterlich. Buggy ohne Ende. Es gibt ein Game Boy Advance He-Man, was ganz okay sein soll, was auf diesem Anime-Reboot von um die 2000 irgendwie rum basieren soll. Aber das ist alles nichts. Das beste He-Man-Spiel, was es gibt, ist ein Homebrew, der aussieht wie so ein klassischer 4-Player Beat'em-up-Automat, links nach rechts Side-Scroll-Prügler. Das würde sich ja, also dieses Beat'em-up-Side-Scrolling-Prügelspiel würde sich ja so anbieten für Saber Rider. Ja, das bietet sich für alle diese Serien an. 4 Spieler, 4 Hauptcharaktere von links nach rechts laufen, ja. Und Outrider wegprügeln und vielleicht am Ende irgendwie in Ramrod einsteigen. In Ramrod und jeder kontrolliert irgendwas, ja. Und so, keine Ahnung. Das würde doch total Sinn machen. Ja. Leider ist das nicht passiert. Oder vielleicht auch zum Glück, kann man sagen. Weiß man nicht, wenn es dann wieder so eine Gurke wird, wie bei vielen anderen Film- und Serienversoftungen, dann sind wir vielleicht auch ganz dankbar. Ja, aber ich meine, guck mal, es gibt kein vernünftiges Thunderhawks-Spiel. Oder gab es erst später, es gibt einen für den DS. Sieht aber nicht so gut aus. Silverhawks. Thundercats meinte ich. Genau. Ich meinte Thundercats, aber ja. Es gibt zum Beispiel, es gibt auch kein Silverhawks-Game, von dem, nein, ich wüsste. Vielleicht glaube ich auch kein Brave Star-Game. Ich glaube vielleicht ein Commodore-Spiel oder so, aber die sind halt, wie gesagt, die waren alle Murks und auch nichts einfach für die großen Modelle. Also weder jetzt Saber Rider, noch He-Man, noch Silverhawks, Brave Star, eigentlich Thundercats. Eigentlich wirklich nur die Turtles, gibt's, ne? Gibt's nichts auf dem NES oder Super Nintendo, ja. Nur die Turtles, genau. Und die waren etwas später. Und die waren fast alle gut. Bis auf den ersten NES-Teil, der leider nicht so gut gelungen ist. Der kaum spielbar ist, teilweise ist durch den Schwierigkeitsgrad. Extrem, ne? Ja, ist halt einfach, die Steuerung ist schlecht, die Kollisionsabfrage ist schlecht, deswegen... Erinnerst du dich an das Level mit diesem, im Wasser, wo du schwimmen musst? Natürlich, mit jeder erinnert sich daran. Das ist das schlimmste Level aller Zeiten. Das ist fürchterlich. Egal, wohin du dich bewegst, du kriegst immer eine gewischt. Immer. Aber damals waren Unterwasserlevels auch scheiße. Das ist genauso asozial wie das Unterwasserlevel von Earthworm Jim. Kennst du das noch? Ja, ich mochte Unterwasser-Levels noch nie. Ich schon. Ich mochte ich das fand Unterwasser-Level immer geil irgendwie und spannend und schön, aber sie sind halt immer mega schwer. Ich mochte auch schwimmen bei Tomb Raider oder bei Mario 64 oder bei normalen Mario. Aber Earthworm Jim oder Turtles, die Unterwasserlevels, ey, geh mir weg. Fürchterlich. Ja, ist fürchterlich. Bei Sonic mochte ich das Unterwasserlevel auch nicht. Auch übel. Ganz, ganz schlimm. Übel, ganz, wie der absäuft. Ja, und dann auch die, die Musik Stick, immer schneller, ne? Wird. Genau. Ja. Und dann musst du dann an diesen komischen Luftblasen lutschen. Ehrlich, ey. Ja, stimmt. Sagt das Angst. Aber macht ja wenigstens Sinn, dass der Luft tanken kann. Ja, das macht total Sinn, dass man an so einer Luftblase lutscht und dann hat man Luft drin. Ja, bei Super Mario 64 hebst du eine Münze auf und die ist dann Luft. Eine Luftmünze? Ja. Ja, siehst du, das ist mit der Währung passiert. Nur noch Luftwert. Tja, Inflation. In zweierlei Bedeutung des Wortes. Genau. Inflation. Wir haben, genau, richtig, jetzt über Spiele geredet, gibt es irgendwie nicht, aber ich hoffe einfach bald, dass das Team Saber Rider mit ihrer 3DS/Dreamcast-Version um die Ecke kommt. Die hatten eigentlich vor, tatsächlich noch eine PC-Engine-Version daraus zu machen. Mhm. Ich glaube, die ist gecancelt. Ich bin mir recht sicher. Ja. Wollten sie ursprünglich noch mitgemacht haben, aber da haben sie irgendwie zurückgerudert. Genau wie hier bei Bloodstained Ritual of the Night haben sie auch zurückgerudert. Gibt keine Wii U-Version mehr, gibt auch keine Vita-Version mehr. Schade. Leider beides doof. Ja, Wii U nicht so ganz, aber Vita ist schade. Ja. Richtig. Ja, gut, ich bin gespannt, wenn es hier bei dir liegt, lade ich mich gerne jetzt schon mal selber ein zum Zocken. Ich glaube, das hat großes Potenzial, ein gutes Spiel zu werden. Ich bin mal gespannt, was das dann im Endeffekt für ein Spiel wird, ob das mehr ein Prügler wird oder mehr ein Run and Gun oder so. Ich glaube, es geht eher in Richtung Run and Gun. Run and Gun, ne? Aber also was ich gesehen habe bisher, sieht gut aus, die Animationsphasen sind toll, sind sehr liebevoll, also sehr nah am Original. Er hat auch immer mal wieder irgendwie Updates gepostet und gesagt, hier, die Animation der Outrider, irgendwie, die sahen noch nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Guck mal hier, ich habe Änderungen gemacht und dann sah es halt, wie die jetzt aussehen. Das ist schön. Ja. Und vor allen Dingen mit sehr, sehr viel Liebe gehen die da dran. Das ist halt dann jetzt, dadurch, dass es ein Fanprojekt ist, ist egal, ob es per Kickstarter irgendwie unterstützt wird und da Kohle dann irgendwie hintersteckt von den Backern. Es ist ja trotzdem so, dass es ein Hobby- und Fanprojekt ist. Und da kein Publisher hinter steckt, der da ohne Ende irgendwie Geld reinbuttert und die da als Hauptjob da dran arbeiten können. Deswegen dauert das Ganze halt, mir macht das auch nichts aus. Ich habe auch jahrelang irgendwie auf Broken Age gewartet oder halt jetzt auf Bloodstained Ritual of the Night warte ich auch schon seit Jahren. Und kommt, wenn kommt, und dann bin ich zufrieden. Ja, und Fanprojekte tun halt den Spielen oft ganz gut. Und ich bin auch der festen Überzeugung, ich meine, guck mal, was jetzt mit Star Wars passiert ist. Star Wars Battlefront 2, was das für ein Flop war und so, das würde halt, wäre halt nicht passiert, wenn es ein Fanprojekt ist. Weil Fans haben halt einfach viel mehr Liebe zum Franchise und wissen, worauf sie Bock haben und wissen, was zu vermeiden ist. So, ne? Glaube ich. Oder? Ja, das mag sehr gut sein. Das ist genauso wie gesagt mit dem He-Man-Fan, genau. Fangame. Das kann man sich so runterladen, das ist ziemlich cool. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe Videos gesehen, sieht sehr geil aus. Und sieht wirklich aus wie Metamorphic Force oder irgendwie diese klassischen hier so Knights of the Round oder so. So ein klassischer Side-Scroll-Brawler, einfach richtig cool. Jo! Ich kann es einfach nicht glauben, die beiden machen es mit verbundenen Augen. Du hast gesagt, es gibt noch ein Hörspiel. Ein Hörspiel gibt's noch, ja. Da weiß ich überhaupt nichts von. Ja, ich weiß da auch gar nicht ganz so viel von, außer dass es das halt eben gibt und dass Christian Tramitz auf jeden Fall auch dabei ist. Ob sonst die Original-Synchro-Mannschaft da auch mitmacht, weiß ich nicht. Ich hätte mir das gerne bestellt, allerdings war mir das ein bisschen zu teuer. Man kann es leider auch nicht irgendwie so umsonst hören, aber das scheint insgesamt einen sehr, sehr guten Ruf zu haben. Ich habe auch gehört, es toll sein soll. Muss ganz, ganz toll sein. Also wer Bock auf Hörspiele hat und Saber Rider und das noch nicht wusste, der kann da gerne reinhören. Ich bin ja eigentlich auch ein großer Hörspiel-Fan, aber das war mir tatsächlich einfach ein bisschen zu teuer. Was vielleicht auch daran liegt, dass es ein bisschen exotisch ist. Da bleibe ich dann doch lieber bei. Das gibt es irgendwie nicht bei Audible oder bei Spotify oder so. Nee, irgendwie nicht, nee. Deswegen habe ich mir das nicht angehört. Schade. Das war auch irgendwie eine Lizenzfrage, ne? Genau. Ja, gut. Genau. Okay. Ja, aber das ist eigentlich so die Grundübersicht des Saber Rider-Universums, ne? Jetzt haben wir eigentlich, glaube ich, mehr oder weniger alles abgefrühstückt. Wir haben jetzt ziemlich durcheinander alles abgefrühstückt. Ja. Das muss man sagen. Das ist auch der Zeit geschuldet. Und du hast ja gerade auch schon mal gesagt, dass für diese Folge auch das Verhältnis von Recherche, Zeit und dann tatsächlich im Podcast Output jetzt auch irgendwie überhaupt nicht stimmt so, ne? Also, ja, also wenn man sich überlegt, ich, wie gesagt, mir war halt wichtig tatsächlich dann zu sagen, ich habe alles gesehen. Ich habe die gesamte Serie gesehen, das sind erstmal 57, 20-minütige Folgen, das musst du dir mal wegstecken. Ne? Das ist schon eine ganze... ich habe tatsächlich, wenn ich habe jedes Mal das Intro geskippt, das sind 1 Minute 30 in etwa, die kannst du dir sparen. Aber, und beim Outro auch nochmal ein paar Sekunden, ja, ne? Sagen wir mal 1,40 oder so, 1,45 kannst du dir pro Folge sparen. Trotzdem sind das halt irgendwie noch 18, 19 Minuten oder was, die du halt erstmal weggucken musst. Und ich wollte das halt gerne machen. Also runden wir es mal auf, es sind gut 20 Stunden Saber Rider, die du geguckt hast. Ja. Das ist schon heftig. Ich freue mich auf unseren He-Man-Podcast, aber der wird einfach nochmal viermal mehr Folgen beinhalten, die ich gucken muss dann. Ne? Ich freue mich auf unseren Turtles-Podcast, der ist auch nicht ganz so wenig. Wie viele Folgen ist von Turtles? Keine Ahnung, ich glaube irgendwas 136 kann das sein. Das ist echt meine Güte. Müsste, ist das so? Ich weiß nicht, weil ich habe jetzt auch gerade grandiosen Unsinn erzählt. Fange ich jetzt schon mal an zu gucken. Das packen wir vielleicht gleich nochmal in den Text rein, wie viele Folgen es bei Turtles. Ich könnte jetzt auch gucken, aber ich habe mein Handy auf Flugmodus. Das macht nichts. Aber viel, ganz, ganz viel gibt's. Das ist auch eine sehr umfangreiche Serie. Ich vielleicht sollten wir mal wieder einen Film machen. Ja, ja, oder bitte. Einen Kurzfilm. Nächste Folge machen wir ein bisschen was irgendwie kürzeres, wo wir nicht 20 Stunden Material gucken müssen. Oder ein ganz kurzes Spiel. 3, 4 oder so. Ja. Weiß ich nicht, Tetris. Da ist die Story schnell fertig. Da ist die Story schnell vorbei, ja. Gibt es auch nicht so viele Charaktere. Langi, Würfli, ja. T-Boy, Zetti. Zetti und Essie. Und Ellie. Und Ellie, oh so, Gott. Ja. Das war's dann schon. Es ist viel zu spät. Wir werden albern. Nach müde kommt albern. Nach müde kommt doof, genau, richtig. So. Ich würde gerne mal hören von allen Menschen, die sich unseren Podcast anhören, was sind denn eure Erfahrungen mit den Saber Riders? Habt ihr mit den Saber Riders, schon wieder jetzt gerade erst, ja, mit Saber Rider und den Star Sheriffs? Genau, wen mögt ihr am liebsten? Habt ihr die Serie in eurer Kindheit geguckt? Habt ihr gar keine Ahnung, aber durch unseren Podcast irgendwie Bock drauf gekriegt, mal reingeguckt bei Amazon oder was? Oder wie ist da so eure Verbindung? Welches Intro bevorzugt ihr? Was ist euer Lieblingsspruch von Christian Tramitz, aka Cold? Ganz, ey, eine meiner Lieblingsanspielungen, nochmal zu den Sprüchen gerade. Es gibt irgendwie so zwei Szenen, in denen die tatsächlich irgendwie sagen, ja, typisch Tramitz oder so ähnlich. Nein. Doch, ich füge mal hier gerade einen ein. Na, Cowboy? Sag mal, haben wir uns nicht schon mal irgendwo gesehen? Eine blödere Anmache ist dir wohl nicht eingefallen. Naja, Originalität kann man wohl nicht von jedem erwarten. Setz dich, Cowboy, und trink was. Schatz, ich bin so frei. Er ist wieder in seinem Element. Hoffnungsloser Fall, das Tramitz-Syndrom. Das ist ja lustig. Das ist total gut. Und, es gibt noch eine andere Folge, da habe ich mir leider das Sample nicht gespeichert quasi, wo die nochmal irgendwie sowas sagen. So, ja, typisch Tramitz oder was weiß ich. Auf jeden Fall den Namen einfach verwendet. Kannst du als Kind nicht verstehen. Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Aber jetzt im Nachhinein finde ich es halt umso bezeichnender, dass ich vermute, dass der Tramitz einfach da mehr von seinem Humor reingebracht hat und die dann einfach das quasi aufgegriffen haben und gesagt haben, ja okay, deswegen ist unsere deutsche Synchro quasi so witzig, weil der Tramitz da einfach dran rumdoktort. So, ja. Ne? Finde ich total cool. Insgesamt einfach sehr viel Liebe eingeflossen, dass sie sich überhaupt denken und trauen, solche Sprüche einzubringen, finde ich gut. Das stimmt. Ja. Saber Rider und die Star Sheriffs. Immer noch die Serie mit dem besten Intro aller Zeiten. Mit einem ganz guten Intro, ja. Nein, es ist... Ist auch Geschmackssache. Es ist Geschmackssache, das variiert bei mir auch. Also übrigens, in der Recherche bin ich auch wieder mal drauf gekommen, dass es ja damals auch eine meiner absoluten Lieblingsserien als Kind, ein Colt für alle Fälle, und dann ist ja eigentlich fast die gleiche Konstellation, ne? Der Stuntman, Colt Sievers, ne? Dann hier sein Kollege vom Filmset oder was. Und dann hier die Frau, die tolle Blondine, die da irgendwie auch mitmacht. Ne? Hast ja eigentlich fast die gleiche Charakterkonstellation. Weiß ich gar nicht, ob das vielleicht auch eine Art Inspiration gewesen sein könnte, ob die davor war. Habe ich jetzt gar nicht geguckt, ob die irgendwie zeitlich davor produziert wurde. Weil das ist ja bei vielen Serien so eine Frau im Hintergrund, die so das alles so ein bisschen gemanagt hat und mitgedacht hat. Du hattest ja bei Knight Rider halt eben auch diese, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Hieß sie nicht sogar auch April, ich weiß es nicht. Die Sekretärin da. Damals muss der voll der Trendname gewesen sein. April O'Neil bei den Turtles so, ja auch. Ne? Die von der Foundation für Recht und Verfassung, die den Michael Knight da immer gecoacht hat und so. Also das ist schon ein Erfolgsmodell, ne? Ja. Also eine ganz tolle Serie. eine interessante Toyline, hoffentlich bald auch ein tolles Spiel, super Sound und ja, du hast schon gesagt, gerne Kommentare zu der Folge, zum Thema Saber Rider, gerne auch Kommentarvorschläge, wie immer Leute, Kommentarvorschläge, worüber sollen wir sprechen, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, alles in die Kommentare. Ja. Auch immer wichtig, leider muss man sagen, nervig, dass man sagen muss, aber es ist einfach wichtig für uns als Podcaster, geht doch bitte hin, wenn ihr ein iPhone habt oder andere Apple-Geräte und unseren Podcast über iTunes hört, gibt uns eine gute Bewertung mit 5 Sternen nach Möglichkeit, wenn ihr uns so gut findet, dann einmal so bitte. Ja, es ist einfach für die Reichweite wichtig. Du kriegst ja nicht mal Kohle dadurch oder sowas. Ne? Aber ich darf nie nach Geld fragen. Nein, du monetarisierst ja nicht. Aber es ist ja, wir wünschen uns doch, dass viele Leute unsere Folge hören. Natürlich, ja? Wünschen wir uns das. Und in unserem Podcast. Und deswegen, wenn wir in den Podcast-Charts irgendwie nach oben wollen, genau. dann brauchen wir viele Bewertungen bei iTunes. Also haut in die Tasten. Reicht da einfach zu schreiben, geiler Podcast. Paki und Strilli, Megatypen. Hoch damit und raus mit ihnen. Hoch damit und raus mit ihnen. Fänd ich mega geil. Wenn jetzt nach der Folge einfach eine Handvoll Bewertungen reinkommen. Hoch damit und raus mit ihnen. Genau. Ich hab das nie verstanden. Hoch damit und raus mit ihnen. Die gehen doch gar nicht raus. Die sitzen doch innerhalb des Raumschiffs. Einfach werden die nur von vorne im Cockpit in den Kopf verfrachtet. So, ich hab das nicht. Irgendwie, weiß ich nicht. Musst du wahrscheinlich catchy. Übersetzungsfehler oder catchy so. Catchy sein oder so. Ja. Keine Ahnung. Ja, ansonsten freuen wir uns über alle Kommentare. Von mir ist das jetzt schon mal gewesen. Ich sag tschüss. Ich auch. Gut. Tschüss. Tschüss. Aber wir werden stets für Frieden eintreten. Nicht nur mit unseren Worten, sondern auch mit unseren Taten. Und wenn wir es lange genug versuchen, dann wird das neue Grenzland vielleicht einmal ein Ort voller Glück, Freundschaft und Liebe werden.